Kapitel 16. Das Sammelsurium von Falschbehauptungen, die einen heldenhaften Kampf Barnetts mit Lord Halifax um den Frieden beweisen sollen, es 777 bis 779, einzeln widerlegen zu wollen, wäre sinnlos, da diese schon chronologisch unmöglich stimmen können. Auf Seite 779 zaubert uns Hookgarn unter der Überschrift, Halifax täuscht Charnel ein Ränkespiel des bösen Halifax vor, Halifax entschloss sich in dieser Lage zu einem verzweifelten Spiel. Er rief Charnel um 18.38 Uhr, DB Nummer 155, in der Absicht an, die gegenwärtige Stellung der britischen Regierung bewusst falsch darzustellen. Die Franzosen hatten noch nichts über ihre endgültige Antwort auf den italienischen Vermittlungsplan verlauten lassen. Die britische Regierung ihrerseits hatte nicht die Absicht, gegen Deutschland ohne französische Unterstützung vorzugehen. Halifax entschloss sich trotzdem, Charnel zu sagen, ihm sei die letzte britische Antwort bekannt. Zwar war es eine unverschämte Lüge, aber Charnel G.E. gewann den falschen Eindruck, Barnett habe dieses verhängnisvolle Manöver der Briten zur Verhinderung einer Konferenz bereits hingenommen, bevor er sich zur Kabinettssitzung begab, welche immer noch anhielt. S. 780, es kam ihm, Graf Charnel, überhaupt nicht in den Sinn, dass Lord Halifax die Kühnheit besitzen könnte, die offizielle Stellungnahme Frankreichs regelrecht zu fälschen. S. 781, unglücklicherweise gelang Halifax der unglaubliche Betrug. Mussolini kam zu dem Schluss, dass die Sache des Friedens verloren sei. Damit beging Italien einen ungeheuren Fehler. Gab es doch keinen Grund zu der Annahme, die Briten könnten ohne Frankreich handeln. S. 782, er, Barnett, war wie betäubt, als er erfuhr, dass die Italiener mittlerweile ihren Vermittlungsversuch offiziell aufgegeben hatten und dass damit automatisch die deutschen Pläne für einen Waffenstillstand nicht mehr bestanden. Sein Versuch, seine Kollegen für die italienischen Bedingungen zu gewinnen, hatte mit einem Schlag seinen Sinn verloren, und ohne sein Wissen. Um 20.30 Uhr rief er Charnel an. Es war sein letztes Gespräch mit Italiens Außenminister. Barnett setzte ihm sofort auseinander, Frankreich habe die unmögliche britische Bedingung eines Deutschen aus Polen bislang noch nicht akzeptiert. Charnel drückte sein Truppenrückzuges Erstaunen über diese Nachricht aus, nach der Wiedergabe des Telefongespräches im FGBS 445 wurde dieses letzte 21 Uhr geführt und lautet in der Hauptsache, Gespräch um 548 3. September 1939 Die französische Regierung ist mit der britischen Regierung der Ansicht, dass die Konferenz nicht unter der Herrschaft der Gewalt eröffnet werden darf, und dass es damit das Ziel erreicht werden könne notwendig sei, dass die deutschen Truppen die besetzten Gebiete räumen. Diesen gleichen wahren Tatbestand konnte Hookgarn auch in Barnetts Buch vor der Katastrophe S. 299 nachlesen, doch nach Abstimmung mit der britischen Regierung wären wir der Auffassung, dass die Konferenz nicht unter dem Zeichen der Gewalt beginnen könne und dass zur Verwirklichung der Idee die deutschen Armeen zuvor die polnischen Gebiete räumen sollten. Zu allem Überfluss sei noch auf das Telefongespräch verwiesen, bei dem um 21.50 Uhr, DB Nummer 156, Daladier zu Cambellien sagte, dass das französische Kabinett zusammengetreten sei nach der Kammer. Sie hätten während des Tages von Graf Charnel eine Botschaft erhalten, in Ausdrücken ähnlich denen, die Graf Charnel an Lord Halifax gerichtet hatte. In dieser Botschaft hatte Graf Charnel eine Fünf-Mächte-Konferenz vorgeschlagen als einen letzten Versuch, den Frieden zu erhalten. Die französische Regierung hatte gesagt, dass das nicht erwogen werden könne, wenn nicht Deutschland zuerst das besetzte Gebiet räumte und die Lage wiederherstelle, wie sie gewesen war vor Beginn der Feindseligkeiten. Unter dem Gewicht dieser Tatsachen stürzt das ganze Kartengebäude zusammen, das Hookgarn unter Verwendung zahlreicher Falschbehauptungen aufbaute, um erst eine friedliche französische Regierung vorzutäuschen, die grundsätzlich bis zum Schluss bereit gewesen wäre, dem italienischen Vermittlungsversuch zum Erfolg zu verhelfen, und um zweitens die Tatsache zu verwischen, dass nicht nur England, sondern noch mehr Frankreich mit der unmöglichen Rückzugsbedingung jede Möglichkeit einer Verständigung ausschlossen, wie selbst der eigene Botschafter Noel feststellen musste. Sonntag, den 3.9.1939, 0:15 Uhr, Sie konnten es kaum erwarten, eine Viertelstunde nach Mitternacht nach Downing Street berufen, fand ich mich dem Premierminister gegenüber, der mir erklärte, dass das Kabinett sich einstimmig gegen jede Fristverlängerung ausgesprochen habe. Folglich werde Weisung an Sir Neville Henderson ergehen, um 9 Uhr vormittags den Reichsaußenminister aufzusuchen, um ihm mitzuteilen, dass der Kriegszustand zwischen beiden Ländern eintreten werde, falls England nicht eine befriedigende Antwort innerhalb 2 Stunden erhalte. Die Frist solle deshalb so schnell ablaufen, damit Sir Neville 549 3. September 1939 Henderson in der Lage sei, London noch vor dem Zusammentritt des Parlaments bekannt zu geben, ob er seine Antwort rechtzeitig erhalten habe oder nicht. Neville Chamberlain setzte hinzu, dass, wenn er mitteilen könne, die französische Regierung unternehme um Mittag den gleichen Schritt, dies ohne Zweifel die peinliche Lage mildern werde, die aus dem Zeitunterschied zwischen unseren beiden Erklärungen in Berlin entstehen könne. Er werde sogar gern erklären, um unsere Solidarität noch stärker herauszustellen, dass dieses Vorgehen einer Vereinbarung zwischen beiden Regierungen entsprechend erfolge. Neville Chamberlain drückte daraufhin sein Bedauern aus, nicht eine breitere Verständigung für das Vorgehen beider Regierungen habe erzielen zu können. Er beugte sich unseren kriegstechnischen Erwägungen, aber er selbst hatte gerade von den Generalstabschefs im Empire die dringende Aufforderung erhalten, den Kriegszustand schon für 6 Uhr morgens auszusprechen. Ich nahm die Gelegenheit wahr, um zu zeigen, wie wichtig es sei, sogleich einen ständigen Verbindungsstab zwischen unseren Generalstäben einzurichten, um den Meinungsverschiedenheiten vorzubeugen, die bei Heer und Flotte auf der einen und der anderen Seite des Kanals auftauchen würden, aus dem Geheimbericht Corbins vom 7.9.1939 an Außenminister Barnett, Sternbotschafter Noel berichtet eindrucksvoll, mitten in der Nacht vom 2. zum 3. hatte ich mit Josef Beck und Sudan beim Verlassen seines Arbeitszimmers und Durchschreiten des kleinen Salons mit Frau Beck, die dort ängstlich wartete, ob ich die von allen Polen sehnlichst erwartete Nachricht brächte, eine Unterhaltung, die überaus peinlich war. Ich begriff sehr wohl ihre wachsende Angst und ohne Instruktionen, ja fast ohne Nachrichten aus Paris, verfügte ich über kein Mittel, sie zu beruhigen. Wahrlich, die von Frankreich wie von Großbritannien unterschriebenen Verpflichtungen waren zu klar, als dass die beiden Regierungen daran denken konnten, Polen seinem Schicksal zu überlassen. Noel, S449, Stern 4:50 der Reichsaußenminister lässt den deutschen Missionen in einem Rundtelegramm mitteilen, dass die deutsch-italienische Politik auf vollkommener und klarer Übereinstimmung zwischen Hitler und Mussolini beruhe und jegliche Kritik der italienischen Haltung zu unterbleiben habe und dass Zuwiderhandlungen geahndet würden. Er konnte nicht wissen, dass diese Übereinstimmung durch den italienischen Verrat seit Tagen durchlöchert war. Adab 7S440, 550 3. September 1939 5:00 Lord Halifax beauftragt Botschafter Henderson, für 9 Uhr um eine Unterredung mit dem Reichsaußenminister zur Entgegennahme einer Erklärung zu ersuchen. BBB Nummer 118, Stern 8:00 Barnett berichtet, um 8 Uhr war ich bei Daladier. Ich musste das Ultimatum an Hitler abgehen lassen, und ich musste wissen, welches endgültige Datum der Kriegsminister für seine Befristung festgesetzt hatte. Ich ersuchte darum, die Frist möglichst abzukürzen, damit wir nach Möglichkeit gleichzeitig mit den Engländern die Feindseligkeiten eröffnen könnten. Unsere Verbundenheit gegen Deutschland wurde in meinen Augen zu einem grundlegenden Faktor. Daladier war meiner Meinung, aber er musste die berechtigten technischen Einwände seiner Mitarbeiter entkräften. Schließlich setzte er den Beginn der Feindseligkeiten auf Montag, den 4. September, um 5 Uhr morgens an. Ich betonte noch einmal, die Frist möge abgekürzt werden und die Feindseligkeiten schnell auf die Kriegserklärung folgen. Daladier versprach, mich wieder anzurufen. Barnett, S303, Stern 9:00 Botschafter Henderson überreichte dem Gesandten Schmidt folgende Erklärung, DWB 2 Nummer 477, Euer Exzellenz, in der Mitteilung, welche ich die Ehre hatte, Ihnen am 1. September zu machen, unterrichtete ich Sie auf Weisung des Staatssekretärs für Auswärtige Angelegenheiten seiner Majestät, dass die Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich ohne Zögern ihre Verpflichtungen gegenüber Polen erfüllen werde, wenn nicht die deutsche Regierung bereit sei, der Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich befriedigende Zusicherungen dahingehend abzugeben, dass die deutsche Regierung jegliche Angriffshandlung gegen Polen eingestellt habe und bereit sei, ihre Truppen unverzüglich aus polnischem Gebiet zurückzuziehen. Obwohl diese Mitteilung vor mehr als 24 Stunden erfolgte, ist keine Antwort eingegangen, hingegen wurden die deutschen Angriffe auf Polen fortgesetzt und versteckt. Ich habe demgemäß die Ehre, Sie davon zu unterrichten, dass, falls nicht bis 11 Uhr vormittags britischer Sommerzeit am heutigen Tage, dem 3. September, eine befriedigende Zusicherung im oben erwähnten Sinne von der deutschen Regierung erteilt wird und bei seiner Majestät Regierung in London eintrifft, ein Kriegszustand zwischen den beiden Ländern von dieser Stunde an bestehen wird. Ich benutze diese Gelegenheit und so weiter. Neville Henderson 551 3. September 1939 Schmidt schilderte bei seiner Vernehmung in Nürnberg die Übergabe der Erklärung an Hitler folgendermaßen, Dr. Schmidt, in der Reichsgänzelei habe ich es Hitler überreicht, das heißt ich habe ihm, den ich bei Besprechungen mit dem Außenminister in seinem Arbeitszimmer traf, dieses Dokument ins Deutsche übersetzt. Als IDT mit der Übersetzung fertig war, herrschte zunächst Stillschweigen. IMTXS 227F. Dr. Horn, war Hitler allein in dem Raum? Dr. Schmidt, nein, wie ich bereits sagte, befand er sich in seinem Arbeitszimmer zusammen mit dem Außenminister. Und als ich mit der Übersetzung fertig war, waren beide Herren ungefähr eine Minute lang völlig still. Ich konnte deutlich bemerken, dass ihnen diese Entwicklung der Dinge keineswegs gelegen kam. Hitler saß eine Weile lang nachdenklich auf seinem Stuhl und blickte einigermaßen besorgt vor sich hin. Dann beendete er das Schweigen mit einer etwas brüsken Frage an den Außenminister und sagte, was sollen wir denn nun machen? Darauf begannen dann die Herren unter sich über die nächsten diplomatischen Schritte, die zu ergreifen wären, zu sprechen, ob dieser oder jener Botschafter herbeizurufen wäre und so weiter. Ich verließ natürlich das Zimmer, da ich weiter nichts zu tun hatte. Als ich in das Vorzimmer kam, fand ich dort, oder hatte vielmehr schon beim Hineingehen einige Kabinettsmitglieder und höhere Beamte versammelt gefunden, denen ich beim Hineingehen nur auf ihre fragenden Blicke, denn sie wussten, dass ich soeben mit dem englischen Botschafter zusammen gewesen war, gesagt hatte, dass keine zweite Münchener Konferenz stattfinden würde. Als ich nun wieder herauskam, sah ich an den besorgten Gesichtern, dass meine Äußerung richtig aufgefasst war, und als ich nunmehr ihnen noch mitteilte, dass ich soeben ein englisches Ultimatum Hitler überbracht habe, da fiel ein sehr bedrücktes Schweigen über den Raum, die Gesichter wurden plötzlich ziemlich ernst, und ich erinnere mich noch, dass zum Beispiel Göring, der vor mir stand, sich zu mir her umdrehte und sagte, wenn wir diesen Krieg verlieren, dann gnade uns der Himmel. Goebbels stand in einer Ecke für sich allein und machte ein außergewöhnlich ernstes, um nicht zu sagen bedrücktes Gesicht, und diese Atmosphäre der Bedrücktheit herrschte bei allen Anwesenden und ist mir natürlich als etwas sehr Bemerkenswertes zu der Stimmung am ersten Kriegstage in dem Vorzimmer der Reichs-GNZ-Lei bis auf den heutigen Tag in Erinnerung geblieben. Dr. Horn, Sie hatten also nicht den Eindruck, dass diese Männer eine Kriegserklärung erwarteten? Dr. Schmidt, nein, den Eindruck hatte ich nicht. Ich habe diese Darstellung wiedergegeben, obwohl ich erhebliche Zweifel in ihre Richtigkeit setze, denn Schmidt hatte buchstäblich falsch ausgesagt, als er ebenfalls unter Eid erklärte, am Morgen des 3. hatte die englische Botschaft so zwischen 2 und 3 Uhr an die Reichs-GNZ-Lei telefoniert, wo ich noch mit dem Außenminister anwesend 552. 3. September 1939 war, um mich für eventuelle Besprechungen zur Verfügung zu halten, um mitzuteilen, dass der englische Botschafter von seiner Regierung Instruktionen erhalten habe, wonach er genau um 9 Uhr morgens dem Außenminister eine wichtige Mitteilung namens der englischen Regierung zu machen hätte, und er bat daher um eine Unterredung bei Herrn von Ribbentrop zu dieser Zeit. Wie wir aber aus dem britischen Blaubuch wissen, wurde Henderson erst um 5 Uhr, ab London, angewiesen, um den Empfang für 9 Uhr nachzusuchen. Stern wichtiger sind folgende technischen Gesichtspunkte zu diesem Ultimatum, das um 9 Uhr durch Henderson überreicht wurde: a. Die deutsche Regierung sollte bis 11 Uhr ihre Antwort so erteilt haben, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt in London eingetroffen war. Das, obwohl dies völlig unmöglich war, denn Telegramme von Berlin brauchten oft mehrere Stunden, ganz abgesehen davon, dass die Beratung der Antwort auch Zeit erfordert hätte. B. Das englische Ultimatum ist im englischen Blaubuch nicht besonders in der äußeren Form veröffentlicht, wie es der deutschen Regierung zugestellt wurde, sondern nur versteckt in dem Auftrag, den Halifax Henderson erteilte, BBB Nummer 118, und in der Rede Cumberlands im Unterhaus, BBB Nummer 120. C. Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch feststellen, dass das folgenschwerste Dokument überhaupt, die angedrohte und um 11.15 Uhr dem deutschen GE-Chefsträger in London übergebene englische Kriegserklärung im Blaubuch völlig fehlt. Stern 9.15 Uhr Ministerpräsident Daladier ruft Außenminister Barnett an, um ihm zu sagen, dass es nach Rücksprache mit dem Generalstabschef dabei bleiben müsse, dass für Frankreich der Beginn der Feindseligkeiten auf 5 Uhr morgens, 4. September, festgesetzt werde. 10.20 Uhr Barnett schickte darauf an Botschafter Colundre folgendes Telegramm: Barnett, S304, gestern Abend hat die französische Regierung, die nach der Mitteilung der britischen Regierung und nach der Sitzung der französischen Abgeordnetenkammer in einer Kabinettssitzung zusammenkam, folgende Beschlüsse gefasst und mich beauftragt, sie Ihnen mitzuteilen. Sie sprechen heute, am 3. September mittags, in der Wilhelmstraße vor und ersuchen um die Antwort der deutschen Regierung auf die Mitteilung, welche Sie ihr am 1. September um 22 Uhr überreicht haben. Wenn die Antwort auf die in der Mitteilung gestellten Fragen negativ ist, dann 553. 3. September 1939 erinnern Sie an die Verantwortung Deutschlands, auf die Sie bei Ihrer letzten Audienz hinwiesen, und notifizieren dem Reichsaußenminister oder seinem Vertreter, dass die französische Regierung aufgrund der deutschen Antwort gezwungen ist, ab morgen, den 4. September, 5 Uhr morgens die vertraglichen Verpflichtungen Frankreichs gegenüber Polen, die der deutschen Regierung bekannt sind, zu erfüllen. Sie können von diesem Augenblick an um Ihre Pässe bitten. Stern 11.15 Uhr dem deutschen Geschäftsträger in London wurde mit folgender Not die englische Kriegserklärung überreicht. DWB 2 Nummer 478, den 3. September 1939 Herr Geschäftsträger, am 1. September unterrichtete der Botschafter seiner Majestät in Berlin auf meine Weisung hin die dortige Regierung davon, dass die Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich ohne Zögern ihre Verpflichtungen gegenüber Polen erfüllen werde, wenn nicht die deutsche Regierung bereit sei, der Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich befriedigende Zusicherungen dahingehend abzugeben, dass die deutsche Regierung jegliche Angriffshandlung gegen Polen eingestellt habe und bereit sei, ihre Truppen unverzüglich aus polnischem Gebiet zurückzuziehen. Um 9 Uhr vormittags am heutigen Tage unterrichtete der Botschafter seiner Majestät in Berlin auf meine Weisung hin die deutsche Regierung dahingehend, dass, falls nicht bis 11 Uhr vormittags britische Sommerzeit am heutigen Tage, dem 3. September, eine befriedigende Zusicherung im oben genannten Sinne von der deutschen Regierung erteilt wird und bei seiner Majestät Regierung in London eintrifft, ein Kriegszustand zwischen den beiden Ländern von dieser Stunde an bestehen wird. Da keine solche Zusicherungen eingingen, habe ich die Ehre, Sie davon zu unterrichten, dass ein Kriegszustand zwischen den beiden Ländern von 11 Uhr vormittags am heutigen Tage, dem 3. September, angerechnet, besteht. Ich habe die Ehre, und so weiter. Halifax Stern 11.15 Uhr Cumberland hielt im Unterhaus folgende Rede: Als ich gestern Abend zu diesem Hause sprach, konnte ich mich der Einsicht nicht verschließen, dass in einigen Teilen des Hauses Zweifel und etliche Verwirrung bestand über die Frage, ob die Regierung seiner Majestät sich nicht irgendwie schwach, zögernd oder schwankend gezeigt habe. In Anbetracht der Umstände kann ich deswegen keinen Vorwurf machen, denn wenn ich in derselben Lage, BBB Nummer 120, 554 3. September 1939 gewesen wäre wie die ehrenwerten Mitglieder, die nicht auf der Regierungsbank sitzen und die nicht über alle Nachrichten, die wir haben, verfügen, hätte ich sehr wahrscheinlich dasselbe geglaubt. Die Erklärung, die ich heute Morgen zu machen habe, wird zeigen, dass kein Grund zu zweifeln bestanden hat. Wir waren gestern den ganzen Tag lang in Berührung mit der französischen Regierung und wir sahen, dass die vermehrte Aktion der Deutschen gegen Polen uns keinen Verzug erlaubte für die Klarstellung unserer eigenen Position. Dementsprechend haben wir beschlossen, unserem Botschafter in Berlin Anweisungen zu senden, die er heute früh um 9 Uhr dem Reichsaußenminister auszuhändigen hatte und die wie folgt lauten, Text SS551, das war die abschließende Not. Wir haben bis zur angegebenen Zeit keine Zusicherung dieser Art erhalten, und dementsprechend befindet sich unser Land im Krieg mit Deutschland. Ich bin in der Lage, dem Hause mitzuteilen, dass entsprechend den zwischen der britischen und französischen Regierung getroffenen Anordnungen der französische Botschafter in Berlin in diesem Augenblick eine ähnliche Demarche unternimmt, die ebenfalls eine bestimmte Frist enthält. Dem Hause sind unsere Pläne schon genannt worden. Wir sind, wie ich letzthin sagte, bereit. Dies ist für uns alle ein trauriger Tag, und für keinen ist er trauriger als für mich. Alles, wofür ich gearbeitet habe, alles, worauf ich gehofft habe, alles, woran ich in meiner öffentlichen Laufbahn geglaubt habe, ist in Trümmer geschlagen worden. Nur eines bleibt mir zu tun übrig, nämlich alle Kraft und alle Macht, die ich habe, zur Förderung des Sieges derjenigen Sache aufzubieten, für die wir so viel zu opfern haben. Ich kann nicht sagen, welche Rolle ich selber werde spielen dürfen, ich baue darauf, lange genug leben zu dürfen, um den Tag zu erleben, an dem der Hitlerismus zerstört und ein befreites Europa wiederhergestellt ist. Stern 11 Uhr und 15 Minuten. Auch Churchill ließ sich vernehmen. Churchill, Reden Nummer 16, nicht darum geht es, dass wir für Danzig oder für Polen kämpfen. Wir kämpfen, um die ganze Welt von der Seuche der Nazi-Tyrannei zu befreien, um all das zu verteidigen, was den Menschen am heiligsten ist. Dies ist kein Krieg um Herrschaft, um imperialistischen Machtzuwachs oder um materiellen Gewinn, kein Krieg, der irgendein Land um seinen Platz an der Sonne oder seine Entwicklungsmöglichkeiten bringen soll. Überprüft man, was den eigentlichen Inhalt dieses Krieges ausmacht, so ist es das Ziel, auf unverrückbaren Grundfesten die Rechte des Individuums zu begründen, so ist es ein Krieg für die Sicherung und Wiedergeburt der menschlichen Persönlichkeit. Es könnte vielleicht paradox erscheinen, dass ein Krieg, der im Namen der Freiheit und des Rechtes unternommen wird, wenigen Voraussetzungen seiner Führung die zeitweilige Aufgabe so vieler Kost zur Not 555 3. September 1939 am höchsten geschätzten traditionellen Freiheitsrechte überantworteten. Wahre Freiheitsrechte haben sollte. In diesen wenigen letzten Tagen hat das Unterhaus Dutzenden von Gesetzentwürfen zugestimmt, die der ausübenden Gewalt unsere wir sind sicher, sie werden in Händen liegen, die sie nicht missbrauchen werden, die sie nicht zugunsten einer Klasse oder Partei ausnützen werden, die sie hochhalten und beschützen werden, und wir sehen mit fester Zuversicht dem Tage entgegen, an dem wir sie mit Völkern werden teilen können, denen solche Segnungen unbekannt sind, er soll mit folgenden Worten geschlossen haben, dieser Krieg ist Englands Krieg. Sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Vorwärts Soldaten Christi, über die Unterhaussitzung sagt der englische Generalmajor und Militärschriftsteller J.F.C. Füller in, der Zweite Weltkrieg, stattdessen wurde, als am 3. September 1939 der Krieg erklärt wurde, als Kriegsziel ein moralisches Ziel proklamiert. Dadurch erhielt der Konflikt den Charakter eines Kreuzzuges, das heißt eines ideologischen Krieges im Gegensatz zu einem politischen Krieg, eines Krieges, um Hitler und den Hitlerismus zu vernichten, wie St. Georg den Drachen vernichtete. Dies geht kristallklar aus den Erklärungen aller Parteien des Unterhauses hervor. So erklärte M. A. Chamberlain, Ministerpräsident, ich hoffe zuversichtlich den Tag zu erleben, an dem der Hitlerismus vernichtet und ein befreites Europa wiederhergestellt ist. Weiter M. A. Greenwood, Arbeiterpartei, in diesem titanischen Ringen, das in der Weltgeschichte glaube ich ohnegleichen dasteht, muss der Narzissmus endgültig ausgerottet werden, dann Sir A. Sinclair, liberale Partei, die Welt muss wissen, dass das britische Volk unerbittlich entschlossen ist, die Nazi-Herrschaft, wie der Ministerpräsident sagte, für immer zu brechen und eine auf Gerechtigkeit und Freiheit begründete Ordnung herzustellen. CC Stern 11 Uhr und 20 Minuten Botschafter Henderson begegnete. Auf dem Wege zur Reichs-GNZ-Lei dem belgischen Gesandten Davignon, ich habe Schiffbruch erlitten, doch bedauere ich meine Anstrengungen nicht. Glauben Sie, dass mein Land sich schlagen würde, wie ich sicher bin, dass es dies tun wird, wenn die öffentliche Meinung nicht überzeugt wäre, dass bis zum letzten Augenblick alles versucht worden ist, um der Welt die schreckliche Probe zu ersparen, die es erwartet. Diese Prüfung wird hart und zumal lang sein. Das Traurigste ist, dass wir nichts tun können, um Polen zu Hilfe, Davignon, Berlin 1936-1940, zu eilen. Es ist erledigt. 556. 3. September 1939 11:30 Reichsaußenminister V. Ribbentrop übergab Botschafter Henderson die Erklärung der deutschen Regierung als Antwort auf das britische Ultimatum, DB Nummer 157, obwohl diese Antwort auf das Ultimatum im britischen Blaubuch unter Nummer 119 enthalten ist, behaupten die britischen Historiker Gilbert Ugott, der gescheiterte Frieden ist 272 ein offizieller deutscher Versuch, darauf zu antworten oder seinen Bedingungen zu entsprechen wurde nicht gemacht. Ferner auf der gleichen Seite, sie traf nie ein, vielleicht war es ihnen peinlich, näher auf diese Antwort eingehen zu müssen, weil sie immerhin geschickt genug aufgemacht war, um die Meinung einiger neutraler Staaten zu beeindrucken, Ball, S98, Stern, Barnett, S305, 11:30 Barnett berichtet, Daladier unterrichtete mich davon, dass er die Lage noch einmal mit General Kölzern überprüft habe. Es war unserem Generalstab möglich erschienen, die vorgesehene Frist für die Eröffnung der Feindseligkeiten um 12 Stunden zu verkürzen, so dass sie auf Sonntag um 17 Uhr anstatt auf Montagmorgen um 5 Uhr festgesetzt werden konnte. Ich verlangte sofort Berlin. Eile war geboten, denn Colindres Demarche sollte mittags erfolgen. 11:45, die französische Botschaft in Berlin war am Apparat, man rief Colindres zurück, der gerade in die Wilhelmstraße aufbrach, wo er unser Ultimatum überreichen sollte. Ich diktierte ihm eine Berichtigung zu meinem Instruktionstelegramm, die Feindseligkeiten sollen heute um 17 Uhr beginnen. Colindres bat in großer Geistesgegenwart um eine Bestätigung dieser Nachricht durch einen oder zwei meiner Mitarbeiter, deren Stimme er ebenfalls erkennen würde. Ich reichte nacheinander Elfundgeer und Pressy das Telefon, beide befanden sich bei mir. Der Botschafter hängte ein, um pünktlich mittags bei Ribbentrop zu erscheinen. Stern 12 Uhr Botschafter Colindres wollte sich bei Staatssekretär V. Weizsäcker nach der deutschen Antwort erkundigen. Da dieser ihm keinen sicheren Bescheid geben konnte, wartete Colindres auf den Reichsaußenminister. Die Aufzeichnung über deren Unterhaltung lautet, auf die Frage Colindres, ob der Herr Reichsaußenminister in der Lage sei, die in der am 1. September um 22 Uhr übergebenen Not enthaltene Frage befriedigend zu beantworten, erwiderte der Herr Reichsaußenminister, dass, nachdem England und Frankreich ihre Noten übergeben hätten, der italienische Regierungs, Adab 7S444, 557. 3. September 1939 Chef einen neuen Vermittlungsvorschlag gemacht habe, und zwar mit dem Bemerken, dass die französische Regierung diesem Vorschlag zustimme. Deutschland habe dem Duce am Vortage mitgeteilt, dass es ebenfalls bereit sei, dem Vorschlag zuzustimmen, darauf habe jedoch später am Tage der Duce mitgeteilt, dass sein Vorschlag an der Intransigenz der englischen Regierung gescheitert sei. Heute Vormittag habe England eine auf 2 Stunden befristete ultimative Forderung an Deutschland gestellt. Deutschland habe die in dieser Forderung enthaltenen Zumutungen in einer schriftlichen Mitteilung abgelehnt. Die Gründe der Ablehnung des englischen Ultimatums seien in diesem Dokument, das er, Reichsaußenminister, dem französischen Botschafter zur Kenntnis übergebe, enthalten. Wenn die Haltung Frankreichs zu Deutschland durch dieselben Erwägungen bestimmt sein sollte wie die der englischen Regierung, so könne die deutsche Regierung dies nur bedauern. Deutschland habe immer einen Ausgleich mit Frankreich gesucht. Sollte die französische Regierung trotzdem aufgrund ihrer polnischen Verpflichtungen eine feindliche Haltung Deutschland gegenüber einnehmen, so würde die deutsche Regierung dies als einen durch nichts gerechtfertigten Angriffskrieg Frankreichs gegen Deutschland ansehen. Deutschland selbst würde sich jeder Angriffshandlung gegen Frankreich enthalten. Sollte Frankreich jedoch eine andere Haltung einnehmen, so würde Deutschland gezwungen sein, in entsprechender Weise zu antworten. Colindres erwiderte, er entnehme den Ausführungen des Herrn Reichsaußenministers, dass die deutsche Regierung nicht in der Lage sei, der in der französischen Not vom 1. September enthaltenen Anregung stattzugeben. Der Herr Reichsaußenminister erklärte, dass dies zutreffend sei. Stern Traun 12:30 Professor Dr. Friedrich Grimm sah den französischen Botschafter, als dessen Wagen in der Wilhelmstraße abfuhr. Er erinnert sich folgender Gedanken, ich kannte ihn von der deutsch-französischen Gesellschaft her. Er hat mir noch weniger vereingeflößt als sein Vorgänger François Poncet. Nun hatte er die französische Kriegserklärung überbracht und seine Pässe verlangt. Ein etwas hochmütiges Lächeln lag auf seinem Gesicht, als er seinen Wagen bestieg. Ich glaubte, so etwas wie Triumph, wie Schadenfreude darin zu lesen, es schien, als wollte er sagen, Gott sei Dank, jetzt ist es endlich soweit. Stern, Friedrich Grimm, S191, 12:30 der deutsche Geschäftsträger rief aus London an, dass die britische Regierung der deutschen Botschaft 3 Noten zugestellt habe, a, eine Not des Inhalts, dass sich die britische Regierung seit 11 Uhr als im Kriegszustand mit Deutschland befindlich betrachte, 558. 3. September 1939 b, eine Not über die Abreise der deutschen Berufskonsuln, Beamten und Angestellten. C, eine Not betreffend Bombenabwurf etc. Ferner teilte er mit, dass das Personal der deutschen Botschaft am Montagnachmittag nach Berlin abreisen werde. Adab 7S445, Stern 13 Uhr. Adolf Hitler gab als oberster Befehlshaber der Wehrmacht die Weisung Nummer 2 für die Kriegsführung im Westen heraus. Um 18 Uhr erließ er einen Aufruf an das deutsche Volk. Um 20:51 Uhr setzte er in einer Botschaft Mussolini auseinander, warum er vor der englischen Drohung nicht ausgewichen sei. DB Nummer 158, DB Nummer 159, DB Nummer 160, die Aktion Dalerus am 3.9.1939 bereits 8:40 Uhr wurde ich von Göring empfangen. Ich berichtete ihm über Chamberlains Rede im Unterhaus am Abend vorher und schloss damit, wortgetreu wiederzugeben, was Forbes gesagt hatte. Es schien, als sei Göring über die Entwicklung der Dinge in den letzten 24 Stunden ziemlich unorientiert. Auf jeden Fall war er gar nicht darauf vorbereitet, dass Englands von mir früher andeutungsweise skizzierte Bedingungen in dieser ultimativen Form vorgebracht würden. Er erklärte, die Forderung, die Truppen zurückzuziehen, beweise, dass die Engländer eine Einigung nicht wirklich wünschten. Er betonte, es sei in der Weltgeschichte niemals vorgekommen, dass eine siegreiche Armee gezwungen worden sei, sich zurückzuziehen, ehe Verhandlungen begonnen hätten. Er kam unter anderem auf den Frieden von Versailles und den Waffenstillstand vorher zu sprechen, erst wurden die Deutschen gezwungen, die Waffen niederzulegen, und dann konnte man ihnen nach Belieben Bedingungen diktieren. Dies war eine Lehre, die man wahrhaftig nicht vergesse. Etwa um 9.15 Uhr unterbrach er indessen die Unterhaltung, um Ribbentrop anzurufen und den genauen Wortlaut der englischen Not zu erfahren. Er hatte mich gebeten, ihn während dieses Gespräches allein zu lassen, so dass ich seinen Inhalt nicht kenne. Als mich aber Göring nach ungefähr 6 bis 8 Minuten bat, wieder hereinzukommen, gab er der Auffassung Ausdruck, dass die Lage nahezu katastrophal sei. Er wirkte sehr nachdenklich und beschloss gleich danach, Hitler anzurufen, um seine Auffassung der Lage zu erfahren. Es schien, als ob alle weiteren Versuche sinnlos seien. Trotzdem betonte ich vor dem Anruf bei Hitler Göring gegenüber, wie wichtig es sei, dass die Not, die als Antwort auf das Ultimatum der englischen Regierung übermittelt würde, maßvoll 559, 3. September 1939 und entgegenkommend sei und klar und deutlich den Standpunkt Ausdruck gebe, der nach Görings heiliger Versicherung der Wegweiser für Deutschlands Politik sei, das heißt dem Wunsch, zu einer Verständigung zu kommen. Es war ungefähr 9:30 Uhr morgens. Die Antwort musste um 11 Uhr übergeben werden und Göring war mindestens 40 Minuten von Berlin entfernt. War er gegebenenfalls bereit, alles da anzusetzen, um durch einen entschlossenen Schritt einer Weltkatastrophe vorzubeugen? Und andererseits, gab es eine Chance, dass jetzt in England einem deutschen Vorschlag trauen würde, welcher Art er auch man sein mochte. Ich hatte in dieser Beziehung große Zweifel und wünschte eilige Unterstützung, ehe ich einen letzten Entschluss fasste. Ich rief deshalb das Foreign Office an. Ich beschwor M.A. Roberts, dem Premierminister als meine feste Überzeugung zu berichten, dass ich nicht glaube, es gebe eine Möglichkeit, die Deutschen zu mehr zu bestimmen, als zu einem Standstill, das heißt einer sofortigen Beendigung der Feindseligkeiten. Ich befand mich in einer äußerst peinlichen Lage, da ich davon ausgehen musste, dass jedes meiner Worte von Himmlers Organisation genau notiert und dann Hitler und Ribbentrop berichtet wurde. So gut ich aber vermochte, betonte ich, wie wichtig das Zustandekommen wirklicher Verhandlungen gehen sei, da ein Notenwechsel in einer so außerordentlich kritischen Lage zu keinem Ergebnis führen könne. Roberts versprach kurz und sachlich, meine Gesichtspunkte Chamberlain mitzuteilen. Ich hatte aus dem Gespräch weder eine Direktive noch eine Ermutigung gewonnen, jedoch wenigstens den Ernst der Lage betont. Mora, nachdem ich einige Minuten überlegt hatte, ging ich zurück zu Göring und schlug ihm vor, er solle sich erbieten, als Vertreter der deutschen Regierung, eventuell zusammen mit einigen anderen Delegierten, sofort nach London zu fliegen, um mit der englischen Regierung zu verhandeln und eine Verständigung zu erreichen. Damit ein solcher Schritt von englischer Seite akzeptiert werden könne, müsse er sich bereit finden, den deutschen Boden vor 11 Uhr zu verlassen, um möglichst schnell in London einzutreffen und dort als Vertreter Deutschlands mit der englischen Regierung über das Übereinkommen zu verhandeln. Göring gab sofort Generalbodenschatz Anweisungen und rief dann Hitler an, mit dem 10 Minuten sprach. Er teilte mir mit, dass Hitler auf den Vorschlag eingegangen sei, wenn er sich jetzt durchführen ließe. Indessen wolle sich Hitler das Recht vorbehalten, zu Görings Reise dann endgültig Stellung zu nehmen, wenn er wisse, ob England den dann von mir ausgehenden Vorschlag akzeptiere. Sollte England dies tun, verpflichtete sich Göring, vor 11 Uhr deutschen Boden zu verlassen, er etwa um direkt nach London zu fliegen. Ich rief Forbes sofort an und teilte ihm meinen Vorschlag mit, aber er meinte, dass man erst Antwort auf die Not abwarten müsse, ehe England zu der Frage würde Stellung nehmen können, ob Görings Besuch wünschenswert sei. Um 10:20 Uhr rief ich das Foreign Office nochmals an und teilte Roberts meinen Vorschlag mit. Ob er nur mit Halifax oder auch mit dem Premierminister gesprochen? 560. Hatte, weiß ich nicht, jedoch kam er nach ungefähr 5 Minuten mit dem Bescheid zurück, dass die englische Regierung, ehe sie zu einem solchen Vorschlag Stellung nehmen könne, Antwort auf die englische Notwünsche und der Inhalt der deutschen Antwort entscheiden dürfte, ob Görings Besuch wünschenswert sei. Ich schlug hierauf vor, dass ich das Foreign Office nochmals um 11.30 Uhr anrufen würde, da man zu dieser Zeit die Antwort erhalten haben dürfte, dann würde ich Bescheid bekommen können, ob eine Zusammenkunft möglich sei. Ich kehrte zu Göring zurück und berichtete ihm über den Bescheid aus London, der ihm offenbar sehr leid tat. Das Einzige, was ich tun konnte, war, ihm vorzuschlagen, Hitler anzurufen und durchzusetzen, dass die Antwort auf die englische Not in einem so versöhnlichen Ton gehalten würde und einen so positiven Inhalt erhielt, dass die Reise wirklich zustande kommen könnte. Er bat mich, den Wagen zu verlassen und bestellte gleichzeitig eine Telefonverbindung mit Hitler. Plötzlich sah ich Göring aus dem Zug kommen, er setzte sich an einen großen Klapptisch unter einigen Buchen unmittelbar neben dem Zug. Er erzählte, dass er bereits ein Flugzeug zum Start fertig auf einem Flugplatz ganz in der Nähe habe bereitstellen lassen, was Hitler gesagt hatte, erwähnte er nicht. Aber es konnte seine Enttäuschung darüber nicht verbergen, dass die Reise nicht vor 11 Uhr zustande kam. Er redete hin und her über die Möglichkeiten einer Verständigung. 11 Uhr und 15 Minuten zeigte mir Göring eine Mitteilung, die Körner ihm gegeben hatte. Sie besagte, Chamberlain habe gleich nach 11 Uhr im Rundfunk die Nachricht bekannt gegeben, dass Großbritannien sich mit Deutschland im Kriegszustand befinde, weil Deutschland die Not nicht vor 11 Uhr beantwortet habe. So war der letzte Versuch, einen Weltkrieg zu vermeiden, missglückt. Dalirus, S-134, die Geschehnisse im Hintergründe. August 1939 Erich Kort lässt seinen Bruder Theo berichten, Kort, nicht aus den Akten, S-336 FF. Als ich nach meinem Besuch in Berlin im August nach London zurückkam, war die allgemeine Einstellung gedämpft optimistisch. In Moskau waren die französische und die britische Militärkommission eingetroffen. Man glaubte, dass eine feste Sprache bereits genügt habe, Hitler zum Einlenken zu bewegen. Die Stimmung war also gerade das Gegenteil von der Stimmung in Berlin. Botschafter von Dürksan hatte infolgedessen weniger Bedenken, den Deutschlandurlaub ten, den ihm Ribbentrop anempfohlen hatte. Seine Abreise wurde von der britischen Öffentlichkeit als Zeichen der Entspannung gewertet. Man hatte eben immer noch nicht verstanden, dass es ein bewusster Trick Hitlers war, den Akkaedi an Sutra 561 die Geschehnisse im Hintergründe tierten Missionschef in Zeiten der Spannung nicht auf seinem Posten zu belassen. Unter einem Geschäftsträger war die Mission ja weniger aktionsfähig wie er dachte. Er ahnte zum Glück nicht, dass ich mich gleichwohl nicht davon abhalten ließ, politische Gespräche zu führen, wenn auch in einem anderen Sinne. Anmerkung, was Herr Kort hier über den anempfohlenen Urlaub des Botschafters erzählt, ist reine Erfindung, die dem Reichsaußenminister schon in Nürnberg schwer zu schaffen machte. Dürksan schreibt selbst in seiner zusammenfassenden Aufzeichnung vom September 1939, DM2 S196 Ich hatte schon im Juli beantragt, gegen Mitte August zur Berichterstattung nach Berlin zu kommen und bis zum Parteitag in Deutschland zu bleiben. Der RAM hatte dem Gesuch stattgegeben auch dem selbstständig eingereichten Urlaubsgesuch Dirksens, DV. Unmittelbar nach meiner Rückkehr traf ich Vince Tetteart in der Wohnung Canwell Evans. Ich unterrichtete ihn über meine Berliner Eindrücke und legte das Schwergewicht, wie mir Weizsäcker gesagt hatte, auf die zwei wichtigsten Punkte, die britisch-französischen Verhandlungen mit der Sowjetunion und die Notwendigkeit, den Hebel in Rom anzusetzen, um Mussolini zu veranlassen, auf Hitler im Sinne einer Verhinderung des Krieges einzuwirken. Vince Tetteart äußerte sich wiederum sehr zuversichtlich über den Stand der Verhandlung der Westmächte in Moskau Stern Staatssekretär V. Weizsäcker erzählt in seinen Erinnerungen, 251 am 15. August hatte ich im Auftrag Ribbentrops mit Kolundre und Hendösohn zu reden. In diese Gespräche, die mir willkommen waren, mischte ich kräftige eigene Töne mit doppeltem Effekt, ich konnte in meinen Gesprächsmotiven deutlich machen, dass beide Botschafter einen isolierten deutsch-polnischen Feldzug als vollkommene Fehlspekulation bezeichneten. Und durch die Botschafter konnte ich in Paris und London das suggerieren, was ich für nötig hielt. Kolundre berichtet nach Hause ganz in meinem Sinn, Frankreich müsse gegenüber Hitler Festigkeit zeigen und gleichzeitig in Warschau dringend zum Maßhalten und zur Kontrolle der Provinzbehörden raten, in deren Händen die Minderheitenbehandlung lag. Hendüssans Berichterstattung nach unserem Gespräch vom 15. August und einem weiteren Gespräch drei Tage später hatte gleichfalls die gewünschte alarmierende Wirkung. Stern über seinen Besuch bei Schacht trägt V. Hassel in sein Tagebuch, Hassel, S73, Dienstag, den 15.08.1939, morgens bei Schacht in seiner neuen Junggesellenwohnung. Er war sehr mobil, aufgemöbelt durch seine Reisen und schien mir sicher, dass er bald gerechtfertigt als Sieger dastehen werde. Nach Schachts an 562 die Geschehnisse im Hintergründe Sicht kann man nichts tun als aufmerksam abwarten, die Entwicklung gehe ihren eisernen Gang. Stern Günther Weisenborn erzählt in seinem Buch Der lautlose Aufstand, 240 f, dass der Gewerkschaftsführer Wilhelm Leuschner am 20. August in einer Botschaft an seine englischen Gesinnungsgenossen ausgeführt habe, ich fürchte, dass es diesen Herbst zum Kriege kommen wird und dass diese Jahre dauern wird. Frankreich und England haben erst begonnen, sich auf den Krieg vorzubereiten. Sage unseren dortigen Freunden, besonders Walter Zitrechtine, dass wir sind, was wir waren. Aber wir sind gänzlich unfähig, die Katastrophe zu verhindern. Wir sind Gefangene in einem großen Zuchthaus. Zu rebellieren wäre genauso Selbstmord, als wenn Gefangene sich gegen ihre schwer Bewaffneten auf See erheben würden. Im Stern am 21. August teilt Botschafter Henderson Lord Halifax mit, dass ihm vor Verkündung des russisch-deutschen Nichtangriffspaktes aus verlässlicher Quelle deutschen Pressebüro gesagt wurde, dass alles, was die italienische Regierung aus Hitler hätte herauslocken können, dies war, Das alles abhing von der Wiederaufnahme eines direkten Kontaktes zwischen Warschau und Berlin. Wenn irgendetwas von der polnischen Regierung gehört würde, würde der deutsche Botschafter, der jetzt hier ist, nach Warschau zurückgeschickt werden. Falls vor Ende der Woche nichts gehört würde, würde Hitler zu direktem Vorgehen schreiten. Auf der anderen Hand würde Deutschland trotz allem, was gegenwärtig behauptet worden ist, immer noch bereit sein, mit Polen die Fragen auf der Basis der März-Diskussionen zu besprechen, DBFP 7 Nummer 127, Stern am 21. August berichtet Botschafter Henderson an Lord Halifax, aus zahlreichen und verlässlichen Quellen ist Bestätigung, dass jetzt die Periode der Truppenzusammenziehungen angelaufen ist. Beweise für große Truppenbewegungen in der allgemeinen Richtung Pommern, Schlesien und Slowakei liegen vor, wenngleich die genauen Konzentrationsgebiete noch unbekannt sind. Kerungen, die derzeitig für die Abwicklung des Nürnberger Parteitages getroffen werden mögen, könnten in diesem Stadium immer noch militärischen Zwecken sämtliche vor, DBFP 7 Nummer 102, dienstbar gemacht werden. In einem weiteren Telegramm berichtet Henderson an Lord Halifax. Zweiter. Der Geschäftsträger der Vereinigten Staaten sagte mir heute, dass die Quelle, die dem Botschafter der Vereinigten Staaten in der Vergangenheit gute Informationen geliefert hat, feststellt, dass jetzt von Hitler Anweisungen an das deutsche Kriegs 563 die Geschehnisse im Hintergründeministerium ergangen sind, die militärische Konzentration bis 24. August abzuschließen. Der 25. August wurde als Datum für das Vorgehen in Polen erwähnt. Dritter. Ich zitiere das Obige mit aller Zurückhaltung. Es kann nicht ignoriert werden, aber Berlin brodelt von Gerüchten, entweder echten oder von interessierten Personen in Umlauf gesetzten. Vierter. Ich erfahre, dass heute auf der Auslandspressekonferenz der Sprecher des Außenministeriums feststellte, dass in dieser Woche Aktion unternommen würde. Meine erste Reaktion auf Obiges ist, dass diese Feststellung kaum getroffen worden wäre, wenn der Entschluss, eine Aktion zu unternehmen, unwiderruflich wäre, DBFP 7 Nummer 106, Stern. Der britische Botschafter Sir Eric Phipps übersendet am 24. August an Lord Halifax ein Memorandum des britischen Militärattaches. General Denz hat mir soeben ein Memorandum folgenden Inhalts ausgehändigt. Die Information ist vom französischen Generalstab aus einer Quelle erhalten worden, die er für ausgezeichnet hielt und die sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen hat, die folgende als die in gewissen deutschen Militärkreisen am 21. August ausgedrückte Meinung hinsichtlich des Ganges der Ereignisse wiedergibt. Truppenansammlungen zu einem Angriff auf Polen ist bereits im Gang. Der Angriff wird zwischen dem 26. und 28. August beginnen. Ziel, die Besetzung Polens bis hin zur russischen Grenze, die bis zum 4. September abgeschlossen sein sollte, dem Tag, der für den Parteitag vorgesehen ist. Mussolini, der bis zu diesem Zeitpunkt neutral geblieben sein wird, wird dann ein Vermittlungsangebot machen, das auf den folgenden Vorschlägen beruht. Deutschland soll im Besitze seiner östlichen Grenzen von 1914 bleiben, und die Autonomie oder die Herausgabe des Restes polnischen Gebietes soll gegen die Rückkehr der Kolonien ausgehandelt werden. In Militärkreisen wird geglaubt, dass der Aktionsplan gegen Polen verwirklicht werden kann, wenn der Angriff plötzlich und schnell genug geführt wird. Aktive Verhandlungen sind gegenwärtig zwischen dem Reich und Russland im Gange. Die Hauptangriffe auf Polen werden von Norden und von Süden kommen. Die deutsche Bevölkerung ist in einem Zustand großer Erregung als dem Ergebnis der Truppenbewegungen gegen Polen. Anmerkung des zweiten Büros, a. Wenn diese Information früher hätte eintreffen können, würde es möglich gewesen sein, den Abschluss eines deutsch-russischen Paktes vorauszusehen. B. Soweit sie die gegen Polen beabsichtigte Aktion betrifft, lenkt diese Information die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass die Zuversicht deutscher Militärkreise in den Erfolg des Planes von der Plötzlichkeit und Schnelligkeit seiner Durchführung abhängig ist. Die vorgesehene Schnelligkeit ist bereits durch die 564 die Geschehnisse im Hintergründe tatsächlich aufgedeckt worden, dass gewisse deutsche Reservisten Befehl empfangen haben, sich an Orten in Polen wieder bei ihren Einheiten zu melden. C. Die vollständige Besetzung Polens wird nicht nur die derzeitigen Ansprüche Deutschlands befriedigen, sondern wird die Achse befähigen, andere Forderungen zu erheben, insbesondere die Nachrückkehr der Kolonien, DBFP 7 Nummer 254, ein Stück gemeine Propaganda. In den Tagen nach dem 22. August wurde in Kreisen der Verschwörer eine besonders blutrünstige Fassung der Rede Hitlers fabriziert. Sie wurde dem amerikanischen Journalisten Louis P. Lochner zugespielt, welcher sie dem britischen Geschäftsträger Sir Ogilvy Forbes übergab. Dieser wiederum schickte das Dokument, nachdem er es Botschafter Henderson gezeigt hatte, am 25. August an das Foreign Office mit dem Bemerken, dass es Lochner von einem Stabsoffizier erhalten habe, und dieser wiederum von einem der Generale, der bei der Zusammenkunft anwesend gewesen sei. Lochner bekundete in einem Affidavit zum Manstein-Prozess, er habe die Niederschrift von dem nach dem 20. Juli 1944 hingerichteten Jugendführer Hermann Maas erhalten mit dem Bemerken, er bringe sie auf Veranlassung von Generaloberst Beck. DB Nummer 75, DBFP 7 Nummer 314, darf man vermuten, dass die NIE, Helmut Krausnick in Vorgeschichte und Beginn des militärischen Widerstandes gegen Hitler Vollmacht des Gewissens, S 378. Krausnick meint zu dem Dokument, der Schrift L003, die neben einigen zweifellos wirklich gefallenen Äußerungen Hitlers zahlreiche höchst unwahrscheinliche enthält, in dieser übertreibenden und im Hinblick auf den offenbar verfolgten Zweck wenig geschickten Abfassung im Kreise der Abwehrangstanten ist. Abfassung und Weiterleitung der Niederschrift stellen allem Anschein nach einen Versuch dar, in letzter Stunde England zu einem Auftreten zu veranlassen, das Pelletier vom Kriege abschrecken oder die Generalität durch die unmissverständliche Bekundung der britischen Entschlossenheit zum bewaffneten Eingreifen im Falle eines deutschen Angriffs auf Polen zu einer Aktion gegen Hitler bewegen bzw. in den Stand setzen konnte, Gisevius 2 S122, Gisevius weiß zu dieser Sache zu berichten, jedes Mitschreiben war vor dem Befehlsempfang von etwas anderem kann man schwerlich reden verboten worden. Vermutlich hatte sich dadurch Canaries inspiriert gefühlt, in einer verborgenen Ecke Wort für Wort nachzustenografieren. Gleich am nächsten Tag las er uns die wichtigsten Stellen vor. Er war immer noch voller Entsetzen. Seine Stimme zitterte. Er fühlte, Zeuge von etwas Ungeheuerlichem gewesen zu sein. Übereinstimmend waren wir der Meinung, dieses Dokument einer verworrenen Zeit müsse der Nachwelt erhalten bleiben. Daher wurde von der Tagebucheintragung ein weiterer Abdruck gemacht, den Oster zu seiner Dokumentensammlung nahm 565 die Geschehnisse im Hintergründe Lochner hatte nach seiner Angabe auf den Kopf der ersten Seite des Dokumentes geschrieben, ein Stüde gemeine Propaganda. Stern Theo Kolb sagt in Nürnberg aus, ich erhielt durch Sonderkurier, vermutlich am 26.8. eine Weisung des Herrn V. Weizsäcker folgenden Inhalts, es lasse sich von Berlin aus nicht übersehen, wie die britische Regierung die Lage nach dem Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes ansehe. Der Abschluss des formellen Bündnisses lasse immerhin den Schlussvertrages zwischen Polen und Großbritannien zu, dass die britische Regierung auch unter den veränderten Umständen politische Linie einhalten wolle. Wenn dies zutreffe, so wäre es vielleicht zweckmäßig, dass sie in Rom im Wege einer Indiskretion den Vorschlag mitteile, den Hitler dem britischen Botschafter am 25. August im Zusammenhang mit einer Lösung der deutsch-polnischen Probleme gemacht habe, sichtlich seinen Freund Mussolini von diesem Vorschlag nicht in Kenntnis gesetzt, daraus ginge hervor, wie wenig Hitler und Ribbentrop die Interessen Italiens zu berücksichtigen gewillt seien, denn einem Bündnispartner, der diesen Namen verdient, hätte man einen so weitgehenden Vorschlag immerhin mitteilen müssen. Die britische Regierung habe es in der Hand, durch Mitteilung dieses Vorschlages in Rom Mussolini davon zu überzeugen, wie wenig Hitler den Lebensinteressen Italiens entsprechen wollte, und ihn zu veranlassen, seinen ungestümen Partner ihre Hitler habe ab ernsthaft zu warnen. Vielleicht wird das sogar ein Abgehen Italiens von dem Stahlpakt zur Folge haben. Lord Vensittart verstand sofort die Bedeutung dieses Vorschlags Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Und fuhr noch am gleichen Abend zu Lord Halifax, um die, WSTRPR Fall 11 Brat S 12144 FF, Stern am 27.8. meinte Mr. Kirkpatrick vom Foreigistern Office in einem Protokoll, die Tatsache, dass Herr Hitler die Botschaft des Staatssekretärs, Halifax, an Feldmarschall Göring als zufriedenstellend ansieht und ganz zufrieden ist, stillzuhalten, zeigt, dass die deutsche Regierung schwankend ist. Dies wurde gestern bestätigt von einem Mitglied der deutschen Gesandtschaft, richtiger, Botschaft, das sagte, dass die Nachricht von der Unterzeichnung des polnischen Bündnisses wie eine Bombe eingeschlagen habe. Der Schluss, der aus dieser Entwicklung gezogen werden kann, ist sicherlich der, dass, während wir in der Form versöhnlich sein möchten und sollten, in der Sache aber vollständig fest sein sollten. Wenn wir den Deutschen den Eindruck geben würden, dass wir gerade jetzt schwanken, so würde die Wirkung die sein, dass Hitler sich genau so stark zeigte wie zwei Tage zuvor die letzten Anzeichen sind, dass wir eine unerwartete starke Hand haben. 566 Die Geschehnisse im Hintergründe in einer Anmerkung heißt es, dass Lord Halifax dieses Protokoll gesehen habe und völlig damit übereinstimme. Das seinerzeitige Mitglied der deutschen Botschaft Dr. Fritz Hesse schrieb schon 1953, also vor Herausgabe der britischen Dokumente, in seinem Buch Das Spiel um Deutschland, S210 tatsächlich schlug diese Meldung in Berlin wie eine Bombe ein, DBFP 7 Nummer 397, Sternbotschafter Henderson übersendet Lord Halifax einen umfangreichen Bericht über militärische Informationen eines Deutschen. Es handelt sich wahrscheinlich um den Oberstleutnant. Außer Dienst Böhm-Tettelbach, der im Jahre 1938 schon einmal im Aufträge der Verschwörer nach London gereist war. DB Nummer 131, Stern am 30. August übersendet Botschafter Henderson Lord Halifax die Hauptpunkte eines Gespräches, das der britische Militärattaché mit einem pensionierten Wehrmachtsoffizier geführt hat. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Informanten um den Major Ewald V. Kleist-Schmenzin handelt. 2a, Herr Hitler hat mindestens 70% des Volkes gegen sich. B, die Partei ist geteilt, nur Herr Himmler ist für den Krieg als eine mögliche Chance, das Regime zu retten. C, die Wehrmacht ist unzufrieden, ist aber durch Treueid an den Führer gebunden und man darf nicht auf einen Militärputsch rechnen. Die Stimmung der Luftwaffe ist auch nicht gut. D, es besteht in Wehrmachtskreisen äußerste Besorgnis, dass England schwach werden könnte, was eine neue Frist für den Bestand des Regimes bedeuten würde. E, Herr Mussolini hätte Herrn Hitler gesagt, dass er nicht marschieren könne, selbst wenn er es wollte. Der Kronprinz hätte die Armee hinter sich und wäre gegen den Krieg, während Mussolini nur die Miliz hätte. 3. Der Berichterstatter ist in der Kriegszensurstelle unter Major Lehmann Heinecke tätig, DBFP 7 Nummer 551, Stern. Am 30. August erhält Lord Halifax aus Oslo die Meldung, schwedischer GI Santer in Berlin berichtete über Anti-Hitler-Stimmung, die sich in der deutschen Wehrmacht bemerkbar mache und bald seinen Sturz herbeiführen dürfte. Der schwedische Gesandte in Rom wurde durch ein Mitglied der italienischen Regierung 567 die Geschehnisse im Hintergründe davon unterrichtet, dass Mussolini nicht mehr tun könne, um Deutschland zurückzuhalten, als dass Italien nicht in den Krieg eintreten würde, DBFP 7 Nummer 557, Außenminister Barnett schildert in seinem Buche Vor der Katastrophe, 307f, einiges von den Hoffnungen, die man in französischen Regierungskreisen hinsichtlich der Pläne der deutschen Opposition hegte. Es muss zugegeben werden, dass zahlreiche Informationen aus dem Ausland uns zu der Vorstellung führen konnten, unserem Gegner gehe es bereits recht schlecht. Solche Nachrichten erhielt ich direkt oder durch unsere Botschafter. Außer den altbekannten Geschichten über die streikenden deutschen Arbeiter und die Soldaten, die den Kampf verweigerten, kam man uns immer wieder mit der Hoffnung auf ein bevorstehendes Attentat, das schon vorbereitet war und den Nationalsozialismus zu Fall bringen sollte. Wie im Jahre 1938 hatte man uns hiervon bereits dauernd in der letzten Woche vor dem Kriege erzählt. Fasste man alles zusammen, so lauteten die Worte, haltet aus, und die deutschen Generale werden Hitler stürzen. Haider hat bereits den Abschied genommen. Am 31. August fasste unser Doyo Imeburiau die Nachrichten, die eben eingegangen waren, vollständigermaßen zusammen, Hitler hat in Berchtesgaden einen Nervenzusammenbruch gehabt, und Dr. Bunk aus München ist an sein Bett gerufen worden. Er ist wiederhergestellt, doch der Arzt hält sich noch zu seiner Verfügung. Der deutsche Generalstab hofft, den nervösen Zustand Hitlers zu nutzen, um einen militärischen Staatsstreich durchzuführen. Der Generalstab wünscht jedoch zuerst sicher zu sein, dass das Kriegsministerium ihn nicht fallen lassen werde. Ribbentrop berichtet dem Generalstab, Großbritannien werde Polen zwingen, dann sich aufzugeben und die deutschen Forderungen unterstützen. Wenn der deutsche Generalstab wüsste, dass der Westwall angegriffen wird, wäre seine Stellung stark gefestigt. Indessen erklärten Großbritannien und Frankreich, weit davon entfernt, die deutschen Forderungen zu unterstützen, am 3. September 1939 Deutschland den Krieg. Der Weg war also frei für den militärischen Staatsstreich, den man uns so verbindlich angekündigt hatte. Dieses Gerücht verbreitete man übrigens auch noch in den ersten Tagen des Krieges. So erhielt ich am 5. September den Besuch eines meiner alten Kollegen aus dem Staatsrat, der seit 3 Monaten im Einvernehmen mit mir einen offiziösen Nachrichtendienst über das Deutschland Hitlers aufgebaut hatte. Er sagte mir, es ist uns bekannt, dass gegen Hitler ein Komplott im Gange ist. Ehe ein Monat vergangen ist, werden er und sein Regime gestürzt sein. Er hatte diese Meinung von einem deutschen Politiker, der seit langen Jahren als Flüchtling im Ausland lebte, um sich den Nationalsozialisten zu entziehen, und der anscheinend ein vertrauenswürdiger Mann war. Stern. Der französische Schriftsteller und ehemalige Minister in der Pétain-Regierung 568. Die Geschehnisse im Hintergründe. Jacques Benoît Stemkin sagte bei einem Interview zum Vertreter der Nationalzeitung, München, kurz vor der französischen Kriegserklärung an Deutschland 1939 habe ich den Generalissimus getroffen. Als ich ihn fragte, hat unsere Armee die Möglichkeit, der deutschen Armee siegreich zu widerstehen, antwortete mir Gamelin, in Berlin, an der Ruhr und in den wichtigsten Zentren des Reiches werden die Schwierigkeiten immer deutlicher sichtbar. Deutschland steht vor einem Bürgerkrieg. Wir werden butterweich in den Krieg eintreten. Dieser Unsinn wurde ihm von Exildeutschen beigebracht, deren Einfluss in den französischen Führungskreisen recht beträchtlich war, Deutsche Nationalzeitung vom 7.2.1964, Stern. Der bekannte Rechtsanwalt Fabian V. Schlabrendorf schildert in seinem Buche, Offiziere gegen Hitler, 33f, von seiner Verbindung zur englischen Botschaft. Er unterrichtete den englischen Geschäftsträger von dem neuen Plan eines Staatsstreiches, jetzt erhielt Hammerstein den Oberbefehl über eine Armee am Rhein. An diese Tatsache wurde von uns ein weittragender Plan geknüpft. Hitler sollte veranlasst werden, dieser Armee einen Besuch abzustatten, um während des Feldzuges gegen Polen die militärische Stärke des Dritten Reiches auch am Rhein zu dokumentieren. Generaloberst von Hammerstein war entschlossen, Hitler bei diesem Besuch festzunehmen und zu stürzen. Meine persönliche Aufgabe in den ersten Septembertagen 1939 bestand darin, täglich mit den noch in Berlin weilenden englischen Diplomaten Füllung zu halten. Als trotz aller Bemühungen Neval Chamberlains am Vormittag des 3. September 1939 zwischen England und dem Dritten Reich die Feindseligkeiten ausgebrochen waren, wurde mir die Aufgabe zuteil, den Engländern von dem bevorstehenden Plan Hammersteins Mitteilung zu machen. Die englische Botschaft in Berlin war schon geräumt. Aber es gelang mir, im Hotel Adlon zwischen 1 und 2 Uhr mittags den mir gut bekannten ersten Botschaftsrat, Sir George Ogilvie Forbes, zu erreichen und mich meines Auftrages zu entledigen. Während wir uns noch in der Hotelhalle unterhielten, betraten mehrere SS-Offiziere das Hotel. Sie wandten sich zunächst an den Oberkellner, wurden von diesem an unseren Tisch gewiesen und traten an Sir George heran. Einen Augenblick fürchtete ich für mich das Schlimmste, weil ich annahm, die Offiziere der SS würden sich auch für mich interessieren, da ich nach Kriegsausbruch zwischen England und Deutschland mit einem hohen englischen Diplomaten eine Mahlzeit einnahm. Aber zum Glück beachteten sie mich nicht. Nach kurzer Unterhaltung verließen sie wieder die Hotelhalle. Sir George, der nicht eine Sekunde lang seine Ruhe verloren hatte, 569 die Geschehnisse im Hintergründe erzählte mir, die SS-Offiziere hätten ihn lediglich über die Einzelheiten der bevorstehenden Abreise der Mitglieder der englischen Botschaft unterrichtet. Die Venlo-Affäre, obwohl sich der Hauptteil dieser Angelegenheit in der Zeit vom Ausbruch des Krieges bis zum eigentlichen Venlo-Zwischenfall am 9. November 1939 abspielte, müssen wir zur Aufhellung der Ziele der englischen Regierung ausführlicher auf jene Vorgänge eingehen, die mit ihr in Zusammenhang stehen und in die Zeit vor Ausbruch des Krieges fallen. Damit sich der Leser einen Überblick verschaffen kann, sei er zunächst auf den Bericht des Reichsministers des Innern vom 29. März 1940 verwiesen, den die deutsche Regierung am 10. Mai 1940 zusammen mit anderen Beweisunterlagen und der Kriegserklärung der holländischen Regierung überreichen ließ. DB Nummer 161, die Fäden zwischen den beiden Engländern Best und Stevens, den Vertretern des Secret Service und den Vertretern des Sicherheitshauptamtes knüpfte Dr. Franz Fischer, ein Mann, der nicht, wie er nach dem Kriege behauptete, 1935 aus politischen Gründen nach der Schweiz emigriert war, sondern wegen seiner großen Schulden. Er hoffte, dass man ihm später bei der Bereinigung seiner finanziellen deutschen Armee-Verhältnisse behilflich sein würde. Mitte 1935 ging er nach Paris, wo er bis 1938 lebte. In seiner Vernehmung im Jahre 1948 durch den holländischen Vertreter beim IMT, Nürnberg, sagte er UA aus, lange bevor ich nach Paris kam, war mir ein gewisser Dr. Karl Spiecker bekannt. Er war Pressechef der Reichsregierung unter den Reichskanzlern Marx und Wirth. Er hatte Deutschland im Jahre 1933 verlassen. Auf Veranlassung von Dr. Emil Ludwig habe ich Dr. Spiecker sofort aufgesucht, als ich nach Paris gekommen war. Dr. Spiecker arbeitete gegen die Nazis. Auf seinen Wunsch bemühte ich mich besonders um Herstellung der Verbindung zwischen ihm und der Opposition, der mein zweiter Verbindungsmann war kurz vor Januar 1938 der Major Hans Travakeljo, Offizier der Luftwaffe. Ich war Ende 37 in Verbindung gekommen. Nach vielen Mühen war es mir gelungen, die erste Aussprache zwischen im Januar 1938 im Carlton Hotel in Amsterdam statt mit ihm Bindung mit der Opposition aufzunehmen. Beiden fand im Herbst 1938 wurde unsere Gruppe noch ergänzt durch Dr. Strauß. Ende Juni bin ich nach Holland gekommen, wo ich in Amsterdam gewohnt habe. Nachdem ich in Amsterdam eingetroffen war, erschien Travakeljo in Amsterdam und bat mich, sofort alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass die Absichten Hitlers, die Tschechoslowakei anzugreifen, vereitelt würden. Ich habe daraufhin sofort alle mir erreichbaren Stellen verständigt, in erster Linie Dr. S.P. in Paris und M.A. Vic Hempstead in London, weil ich wusste, dass diese beiden Herren zu den Offizierkurzlernstellen in Paris, London und Prag Verbindung hatten. Dr. S.P. wollte, dass 570 die Geschehnisse im Hintergründe nach dem Einmarsch der seitens der Armee etwas unternommen würde gegen das Hitler-System. T.R. antwortete immer, dass er sich bemühe, ein Zusammentreffen zwischen S.P. und einem General zu arrangieren, das ist aber nie gelungen. Deutschen in Prag wurde verabredet, T.R. solle, wenn eine Kriegsgefahr von Seiten Hitlers drohe, mir ein Telegramm senden, sofort Zimmer bestellen. Das sollte bedeuten, dass der Krieg dicht bevorstehe. Dieses Telegramm kam bei mir am Sonntag, den 27. August 1939 an. Ich habe das Telegramm dem Dr. Strauß gegeben, anschließend daran habe ich an Dr. Spiecker und außerdem an M.A. Vic Hempstead in London telegrafiert. Wenn ich mich recht entsinne, wurde ich am Mittwoch, den 30. August 1939 gegen Abend aus London angerufen. Meldete sich ein Herr, der seiner deutschen Aussprache nach ein Engländer war und sagte zu mir in deutscher Sprache, er solle mir Grüße von Karl, das heißt Dr. Spiecker, bestellen. Im Übrigen würde ich von einer pharmazeutischen Firma im Haag weitere Nachrichten bekommen. Tatsächlich wurde ich auch dann tags darauf angerufen, ich möchte mich bei der Firma Pharmisan einfinden. Ich wurde dort zu einem Herrn ins Zimmer geführt, der sich mir erst einige Tage später da, er ließ sich dann zuerst die Situation schildern und als M.A. Best vorstellte, bat mich anschließend, sobald wie möglich eine Verbindung zwischen ihm und T.R. herzustellen. Best hat mir nie erzählt, dass er zum Secret Service gehöre. Ich meinte, er gehöre zum Vorregistern Office. Ich verständigte darauf T.R. über eine Deckadresse, er solle schnellstens nach Holland kommen, Enquete Kommissar Regeringsbeleid 1940-1945, Beilage 32, der von Dr. Fischer genannte Major Travakeljo ergänzte diese Angaben wie folgt, im Jahre 1938 war ich mehrmals in Holland und habe dort Fischer kennengelernt. Ich habe mit ihm über politische Sachen gesprochen, wobei er mir den Namen Spiecker genannt hat. Ich habe Dr. Spiecker zweimal in Amsterdam getroffen. Er äußerte dabei, dass Hitler absolut einen Krieg vorbereite, es wurden dabei die Fragen erörtert, was zu tun wäre, um dies zu verhindern. Dr. S.P. sah eine Möglichkeit durch Verbreitung von Propagandamaterial gegen Hitlers Politik. Dies sollte geschehen in der Form der deutschen Freiheitsbriefe. Bei einem Besuch in Holland telefonierte mir Fischer, dass er nicht kommen könnte, mich aber dafür mit einem Herrn zusammenbringen wolle, dem ich voll STIs Vertrauen entgegenbringen könnte. Das Treffen mit Best, um diesen Herrn handelte es sich, fand in Venlo im Hotel Wilhelmer statt. Best erschien mit einem holländischen Herrn, und wir unterhielten uns über die politische Lage. Das war kurz vor Kriegsausbruch, im August. Im Laufe der Unterhaltung ließ Best uns durchblicken, dass er geheime Nachrichten wünschte. Er begründete dies damit, dass Hitler nur erledigt werden könnte, wenn er einen eventuellen Krieg verlöre. Quelle wie zuvor, Beilage 33, der SS-Führer Dr. Helmut Knochen sagte aus, dass sein Vorgänger Böhm schon 1938 mit Fischer in Verbindung gestanden habe. Er selbst habe ihn Anfang 1939 erstmals in Berlin gesehen, anschließend in Paris und Amsterdam und im Laufe 571 die Geschehnisse im Hintergründe der Sommermonate 1939 an der holländischen Grenze gesprochen. Etwa August habe ich Fischer nochmals darauf hingewiesen, dass er eine konkrete Verbindung schaffen müsste, um in den politischen Absichten weiterzukommen. Er deutete mir an, dass er hierfür jetzt eine Möglichkeit sehe. Quelle wie zuvor, Beilage 35, aus diesen Aussagen ergibt sich mit Eindeutigkeit, dass der Secret Service schon vor Kriegsausbruch Verbindungen zur deutschen Opposition suchte, um deren Bestrebungen zum Sturze Hitlers zu fördern. Nur der große Eifer, den sie hierbei entwickelten, war schuld, dass sie den Männern des Reichssicherheitshauptamtes als angeblichen Vertretern der Opposition so bereitwillig auf den Leim gingen. Für diese Zusammenhänge interessant ist das, was der ehemalige Gesandtschaftsrat Wolfgang Ganz-Edler Herr zu Putlitz in seinem Buche Unterwegs nach Deutschland darüber zu berichten weiß. Putlitz war während seiner Zugehörigkeit zur deutschen Botschaft in London in engster Verbindung mit Lord Vens-Ittetaat. Im Mai 1938 wurde er an die Gesandtschaft in Holland versetzt, von wo er im September 1939 mit einem Flugzeug nach England flüchtete. Er berichtet darüber, am Abend vorher, 31. August 1939, erschien Ustinao, früher deutscher Journalist, jetzt berühmter englischer Schauspieler, im Haag und telefonierte mich unter falschem Namen an. Vens-Ittetaat ließ mir sagen, diesmal gäbe es bestimmt kein München, und er stünde zu seinem Versprechen. Ustinao würde im Haag bleiben, um mich nach England zu bringen. Nun muss man wissen, dass Vens-Ittetaat neben seiner eigentlichen Aufgabe als Berater der englischen Regierung auch Chef der Abteilung MJ5, das heißt des Military Intelligence Service, war. Auf diese Weise kam er, Putlitz, auch mit Stevens zusammen, der ihm erzählte, Stevens wusste aber noch sehr viel interessantere Dinge. Mit bedeutungsvoller Miene erklärte er, sie werden schneller wieder zu Hause sein, als sie denken. Mit Hitler geht es bald zu Ende, Herr Stevens, wie kommen Sie auf diese Idee? Ich sehe im Gegenteil nur, dass Hitler vorläufig auf der ganzen Linie siegt. Nachdem er Polen zerschlagen hat, ist die deutsche Armee am Westwall heute stärker denn je, und bisher scheint es nicht so, als ob die westlichen Alliierten dort einen, Putlitz, S-256, Finger rühren wollten. Eine militärische Offensive wird gar nicht nötig sein. Das Hitler-Regime bricht im Innern zusammen, da bin ich aber neugierig. Das Gesicht Stevens wurde noch geheimnisvoller. Ich kann Ihnen natürlich nicht alles sagen. Aber Sie können mir glauben, dass bei der OR-Macht ein Komplott im Gange ist, das sehr bald ausbrechen und den ganzen Hitler-Spuk beseitigen wird. Es stehen die höchsten Generale dahinter. Ich habe von Holland aus sogar ständige Funkverbindung mit Ihnen. Sobald Hitler gestürzt ist, werden Sie sofort Frieden schließen. Ich fragte ihn nach den Namen dieser Generale. Er wollte sie nicht nennen, erwähnte aber schließlich doch den General von Rundstedt. Mir fiel sofort ein, dass 572 die Geschehnisse im Hintergründe dieser General von Rundstedt vor etwa 2 Jahren der Gestapo zum Köder gedient hatte, um den ehemaligen Reichskanzler Brüning aus einem holländischen Kloster nach Deutschland zu entführen. Der Plan war seinerzeit nur gescheitert, weil Brüning in letzter Minute doch misstrauisch wurde. Herr Stevens, verzeihen Sie, wenn ich skeptisch bin, aber Sie wissen ja, dass ich mit Ihren angeblichen Vertrauensleuten ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich fürchte, Sie lassen sich aufs Glatteis führen, mit dem überlegenen Lächeln eines Kenners, der es besser weiß, tat Steven meine und seinen Ämtern innehatten. Einwände ab. Ich kann Ihnen leider nicht mehr sagen. Sie werden sich aber bald selbst davon überzeugen können, dass ich recht habe. Gewissermaßen das i-Tüpfelchen zu diesen Zusammenhängen setzt Captain Best, der Mitarbeiter von Stevens und Leiter der Mitteleuropa-Abteilung des Secret Service, mit der Schilderung der Informationen, von denen das britische Kabinett bei seinen Entscheidungen ausging, Intelligence Service zuverlässige Informationen, dass Adolf Hitler einer Opposition vieler Männer gegenüberstand, die die höchsten Funktionen in seiner Wehrmacht. Nach unseren Informationen hatte diese Oppositionsbewegung solche Ausmaße angenommen, dass sie sogar zu einer Revolte und dem Sturz der Nazis hätte führen können. Denkschrift des Rechtsanwalts Dr. Alfred Seidel, München, vom 13. Oktober 1955, bei Ausbruch des Krieges hatte unser die Aktion Kort, London 31. August 1939. Erich Kort lässt in seinem Buch Nicht aus den Akten seinen Bruder Theo Kort, seinerzeit Geschäftsträger an der deutschen Botschaft in London, erzählen. Zum letzten Mal bin ich mit Vens-Ittetaat zu einer Besprechung am Donnerstag, den 31. August, zusammengetroffen. Ich hatte im Laufe des Tages von Berlin Drahterlass mit dem Vorschlag der Regelung der Korridorfrage erhalten, S-337F, einen, der die Unterschrift des Staatssekretärs trug. Der Vorschlag erschien mir auffallend vernünftig. hatten sich Hitler und Ribbentrop inzwischen vom Ernst der Lage überzeugt und suchten sie nunmehr nach einem Ausweg, um aus der von ihnen selbst hervorgerufenen Krise herauszukommen. Ich nahm das Dokument zu der Besprechung mit, die abends um 9 Uhr im Hause Conwell Evans, Cornwall Garden, stattfand, um es Vance Itta zu zeigen. Er war durch einen Drahtbericht Henderson's bereits über dessen stürmisch laufende Unterredung mit Ribbentrop unterrichtet. Der Text des Vorschlages ihm aber noch nicht bekannt. Während Vance Itta das Dokument studierte, wurde verwahr 573 die Geschehnisse im Hintergründe ich von zu Hause angerufen. Mir wurde mitgeteilt, dass soeben im deutschen Rundfunk verkündet worden sei, Hitler habe ein großzügiges Angebot an Polen machen wollen. Es sei aber nunmehr überholt, da der polnische Unterhändler bis zu der am Vortage gesetzten Frist nicht erschienen sei. Ich war empört über diesen offensichtlichen Gaunertrick Hitlers. Als ich Vance Itta und Conwell Evans den Sachverhalt mitteilte, fuhr auch Vance Itta auf. Das ist a dishonest behavior Stern, das ist ein unanständiges Verhalten Stern. Ich musste ihm zustimmen. Vance Itta zitterte vor Erregung. England wird diesen Krieg bis zum Äußersten durchfechten, und wie Samson in der Bibel werden wir die Säulen des Palastes einreißen und alles darunter begraben Stern. Ich schwieg eine Weile, dann sagte ich, so dürfen Sie nicht sprechen. Auch wenn Hitler den Krieg entfesselt, muss unser Ziel sein, ihn so bald als möglich zu beenden. Mit Hitler an der Spitze in Deutschland ist das natürlich unmöglich. Stern allmählich beruhigte sich Vance Itta. Wir wollen in Verbindung bleiben, auch wenn es zum Krieg kommt Stern, sagte er. Ein rechtzeitiger Kriegsausbruch would mean the death of thousands instead of millions würde zwar den Tod Tausender, aber nicht von Millionen bedeuten Stern, sagte er ergänzend äußerte sich Kort bei seiner Nürnberger Vernehmung zur Übersendung der deutschen 16-Punkte-Vorschläge, die Mitteilung des Abstimmungsvorschlages an mich durch Herrn V. Weizsäcker konnte allerdings nur den Sinn haben, dass ich mich, ohne die ausdrückliche Weisung in der Hand zu halten, hinwegsetzen dürfe und ihn der britischen Regierung zur Kenntnis geben solle. Es ist das einer der Fälle, in dem die Akten genau das Gegenteil von dem sagen, was für den Wissenden das Aktenstück enthält. Noch ein weiteres kam dazu, um mich davon zu überzeugen, dass Herr V. Weizsäcker diesen Drahterlass so gemeint hatte. Ribbentrop hatte es vermieden, während der polnischen Krise die deutsche Botschaft in London in das politische Gespräch irgendwie einzuschalten. Die Botschaft war daher amtlich nur mangelhaft und zu spät unterrichtet worden. Wenn mir nun Herr V. Weizsäcker einen so hochpolitischen Vorschlag zur Kenntnis gab in Abweichung von dem Wege, den Ribbentrop bisher beschritten hatte, so könnte das nur im Zusammenhang mit den gemeinsamen Weisungen stehen, von denen ich hier gesprochen habe, WSTRPR Fall 11 Protokoll S12147, zu diesem interessanten Dokument ist nach genauer Prüfung des Sachverhalts Folgendes zu sagen, 1. Der fragliche Drahterlass, enthaltend eine Weisung mit den 16-Punkte-Vorschlägen Hitlers, muss seiner Abgangszeit nach schon im Laufe der ersten Morgenstunden des 31. August und nicht erst im Laufe des Tages in London ging in zwei Teilen ab, und zwar der erste am angekommen sein. Das Telegrteil am 30. August um 21:15 und der zweite Teil am 31. August 0:40. 2. Der Drahterlass trug die Unterschrift des Gesandten Dr. Schmidt und nicht des Staatssekretärs. Er war im Aufträge des Reichsaußenministers V. Ribbentrop 574 die Geschehnisse im Hintergründe an die deutsche Botschaft geschickt worden, um für die Überreichung an die englische Regierung zur Verfügung zu stehen. 3. Es ist völlig ausgeschlossen, dass Kort angesichts des oft belegten Bedürfnisses, den ausländischen Freunden interessante Einzelheiten aus dem Lager des gemeinsamen Todfeindes Hitler raschestens mitzuteilen, bis abends um 21 Uhr seinem englischen Friedensfreund Vance Itta das wertvolle Dokument vorenthalten hat. 4. In der Rundfunkerklärung mit den 16-Punkte-Vorschlägen hieß es nicht, dass die deutschen Vorschläge überholt seien, weil der polnische Unterhändler bis zu der am Vortage gesetzten Frist nicht erschienen sei, sondern es heißt, dass unter diesen Umständen, also allen in der Erklärung geschilderten, auch der ablehnenden Haltung des polnischen Botschafters vom Nachmittag, die Reichsregierung die Vorschläge als praktisch abgelehnt ansehe, was ja dann durch die polnische Antwort von 23 Uhr bestätigt wurde. 5. Recht eindeutig ist die Äußerung Vance Itta's, ein rechtzeitiger Kriegsausbruch würde zwar den Tod Tausender, aber nicht von Millionen bedeuten, es bedarf daher auch keines besonderen Kommentars, worauf der Hauptberater der britischen Regierung seine abwegige Hoffnungen gründete. Stern am 1. September 1939 verpflichtete sich das emigrierte Exekutivkomitee der SPD, SUPADE, Seite an Seite mit den demokratischen Kräften für die Niederlage Hitlers und seines Systems zu kämpfen und für die Erhaltung der europäischen Freiheit und Zivilisation. Im Namen aller Deutscher, die Krieg und Diktatur verabscheuen und nur in Frieden und Freiheit zu leben wünschen, erklärte die Exekutive. Wir rufen das deutsche Volk auf, wir kämpfen für die deutsche Nation, seine Freiheit zurückzuerobern und Hitler zu stürzen. Die Zerstörung seines Systems wird den Krieg verkürzen, Millionen vor dem Tod bewahren und die deutsche Nation erhalten. Hitlers Taten liegen nicht im nationalen Interesse, ist ein Friede, der den Schaden wiedergutmachen soll, der durch Hitler verursacht wurde, das totalitäre System auszurotten und den Deutschen wie allen anderen versklavten Nationen Gesetz und Freiheit wiederzugeben. Unser Ziel, Edinger, S226, Weißenborn, S194, über die SuPaRe schreibt Günther Weißenbondel, ferner muss die SuPaRe, Sozialistische Partei Deutschlands, es muss richtig heißen, Sozialdemokratische DV, hier genannt werden, die ein Netz von Grenzsekretariaten aufbaute. Diese Verbindungsstellen zwischen den Untergrundkämpfern in Deutschland und dem Ausland existierten in der Tschechoslowakei, Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland und Dänemark. Sie versorgten ihre Genossen mit Geld, Vervielfältigungs- oder Trudemaschinen, Informationen, Flugblattmaterial 575 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse und halfen den Familien von Gefangenen. Sie schmuggelten gefährdete Personen aus Deutschland, politische Kämpfer, Juden und ihre Angehörigen. Bis zur Zeit des Münchner Abkommens hielt die SuPaRe einen äußerst wirksamen Nachrichtendienst aufrecht. Die grünen Berichte, deren Nachrichten auf diesen heimlichen Wegen aus Deutschland kamen, stellten ein beachtliches Faktum für die Weltpresse dar und gewannen so eine ungeheure Verbreitung. Nach dem Münchner Abkommen verlegte die SuPaRe ihre Zentrale nach Paris und nach der Nazi-Besetzung von Frankreich wurde ihre Arbeit in großem Ausmaße behindert. Der Internationale Transportarbeiterverband übernahm einige Aufgaben der SuPaRe, so besonders die Veröffentlichung der grünen Berichte, da die Berichte auch militärische Nachrichten enthielten, wie ich mir die selbst aus mehreren Originalheften des Jahres 1938 überzeugen konnte, waren sie allein schon aus diesem Grunde für unsere Gegner sehr wertvoll. Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse 1936 umschrieb Sir Ostan Chamberlain, der deutschfeindliche Bruder des jetzigen Ministerpräsidenten, in seinem Buche Down the Years die englische Haltung zur Korridorfrage wie folgt: Wir werden keinen Finger rühren, um den polnischen Korridor zu retten. Es stimmt, dass wir kein unmittelbares Interesse am polnischen Korridor oder an Oberschlesien haben, und die Übernahme irgendeiner besonderen Verantwortung im Hinblick auf diese Gebiete wird gewiss von uns nicht gefordert, DD7-1S373F, Stern am 3. September schrieb der englische König Georg VI in sein Tagebuch. In diesem Jahr besetzte Hitler den Rest der Tschechoslowakei. Dann kam das Memelgebiet an die Reihe. Wir wussten schon, dass Hitler nun aus der Polenfrage wiederum eine seiner unblutigen Eroberungen machen wollte. Um in der nächsten Krise nicht wieder in die Enge getrieben zu werden, haben wir uns diesmal vorbereitet und mit Hochdruckwaffen, Flugzeuge und überhaupt Kriegsmaterial hergestellt. Sein Bruder, der Herzog von Windsor, befand sich am gleichen Tage an der Côte d'Azur. Auf die Nachricht von Englands Kriegserklärung hin sagte seinen Bekannten, nach meinem Gefühl führt das eines Tages zum Weltkommor, Ball, S95F, Erzynismus, Ball, S97, Stern. Am 4. September hielt Premierminister Chamberlain eine Rundfunkansprache an 576 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse das deutsche Volk, in der er zum Ausdruck brachte, dass England keinen Krieg gegen das deutsche Volk führen wolle, sondern nur gegen seine Führung. DB Nummer 162. Auch die anderen Minister waren von dem Gedanken sehr angetan. In der Nacht zum 4. September warfen englische Flugzeuge 6 Millionen Flugblätter ähnlichen Inhalts über Deutschland ab. Der Engländer Adrian Ball berichtet dazu, man glaubte, einen Großteil der deutschen Bevölkerung auf diese Weise dazu bringen zu können, Hitler den Laufpass zu geben. Zu dieser Auffassung hatten sich in Gesprächen kurz vor dem deutschen Angriff auf Polen auch Chamberlain und seine Minister bekannt. Man glaubte, fortgesetzte Unternehmungen dieser Art müssten die Kampfbereitschaft der Deutschen unterhöhlen. Stern, Ball, S242FF, am 9. September nahm Generalfeldmarschall Göring in einer Rede an das deutsche Volk zu diesem englischen Versprechen Stellung, England hat uns den Krieg erklärt. Es sagt, nicht dem deutschen Volk, sondern Adolf Hitler und dem Naziregime. Wenn sie aber schießen, dann schießen sie auf das deutsche Volk und nicht auf das Naziregime. Diese alte Walze kennen wir nun doch schon seit langem. Man will nur die Regierung treffen, und wenn das deutsche Volk sich dieser Regierung entledigt, dann wird England Gnade walten lassen. Es geht ja England nicht um die Regierung, die ist ihm vollkommen gleichgültig, es geht England einzig und allein darum, dass Deutschland nicht groß wird. Das müsst ihr euch merken. Einzig und allein darum geht es, DD7-1S414, Stern. In London vertraute Lord Halifax Botschafter Kennedy an, dass ihn der Ausbruch des Krieges an einen Traum erinnere, in dem er wegen Mordes vor Gericht stand. Als er schließlich überführt und verurteilt war, habe ihn zu seiner Überraschung ein Gefühl der Erleichterung überkommen. So ähnlich sei ihm jetzt zumute, er habe auf alle erdenkliche Weise geplant, einen Weltkrieg fernzuhalten und sich in einen schlimmen Gesundheitszustand hineingearbeitet. Nun aber, wo seine Anstrengungen fehlgeschlagen seien, fühle er sich zu dem neuen Kampf frisch und gesund. Stern. Während Halifax sprach, wurde einem mehr und mehr klar, Britannien bei seiner Hoffnung, den Krieg beenden zu können, ehe eine Weltkatastrophe eintritt, mehr als auf alles andere, auf einen inneren Zusammenbruch Deutschlands verlässt. Sie haben entschiedenes Vertrauen zu den Berichten ihres Geheimdienstes, dass die deutschen Öl- und Benzinvorräte keinesfalls länger als 4 Monate reichen würden, dass in Deutschland eine entschiedene Stimmung, dass sich 577 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse gegen den Krieg herrsche und dass es, wenn es wirtschaftlich gar zu schwierig werde, mit Hitler vorbei sei. 2. 2. Botschafter Kennedy an Außenminister Hull, London, 4. September 1939, Tensil, S-595, Stern. Der ehemalige amerikanische Marineminister James Forrestal trug unter dem 27. Dezember 1945 in sein Tagebuch, spielte heute Golf mit Joe Kennedy, Joseph P. Kennedy, der in den Jahren unmittelbar vor dem Krieg Roosevelts Botschafter in Großbritannien war. Ich fragte ihn nach seinen Unterredungen mit Roosevelt und Neville Chamberlain seit 1938. Er sagte, Chamberlains Standpunkt war 38, dass England nichts hätte, womit es kämpfen könne, und es nicht riskieren könne, einen Krieg gegen Hitler zu beginnen. Kennedys Ansicht, dass Hitler gegen Russland gekämpft haben würde, ohne irgendeinen späteren Konflikt mit England, wenn nicht Bully T.T., William C. Bully T.T., damals Botschafter in Frankreich, im Sommer 1939 Roosevelt so eindringlich gedrängt hätte, dass die Deutschen in der Polenfrage niedergezwungen werden müssten. Weder die Franzosen noch die Briten würden Polen zum Anlass des Krieges gemacht haben, wenn nicht das konstante Anstacheln aus Washington gewesen wäre. Bully T.T., so berichtete Kennedy, sagte Roosevelt fortwährend, dass die Deutschen nicht kämpfen würden, wogegen Kennedy ihm sagte, dass sie kämpfen würden und dass sie dabei Europa überrennen würden. Chamberlain, so berichtete Kennedy, stellte fest, dass Amerika und das Weltjudentum England in den Krieg gezwungen hätten. In seinem Ferngespräch mit Roosevelt im Sommer 1939 sagte der Präsident Kennedy immer wieder, er solle Chamberlain etwas unter Druck setzen. Kennedys Erwiderung war immer, dass es nichts nützte, ihn unter Druck zu setzen, wenn die Briten nicht einiges Eisen zum Kämpfen hätten, und sie hätten dies nicht. Was Kennedy mir in diesem Gespräch berichtete, stimmt im Wesentlichen mit den Bemerkungen überein, die Clarence Dillon mir gegenüber schon gemacht hatte, des allgemeinen Inhalts, dass Roosevelt ihn ersucht hätte, auf irgendeine Art und Weise sich inoffiziell mit den Briten in Verbindung zu setzen, damit Chamberlain in seinem Umgang mit Deutschland größere Festigkeit zeigen sollte. Dillon berichtet mir, dass er auf Roosevelts Ersuchen im gleichen allgemeinen Sinn mit Lord Lutyen, britischer Botschafter in Washington, gesprochen hätte, wie Kennedy berichtete, dass Roosevelt ihn gedrängt hat, mit Chamberlain zu reden. Lutyen sollte vermutlich die Hauptpunkte seines Gespräches mit Dillon Chamberlain mitteilen. The Forrestal Diaries, New York 1951, S121F, Stern. Am 6. September 1939 sprach Lord Halifax im Oberhaus, 578 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse. Jetzt haben wir ihn zum Krieg gezwungen, jetzt kann er nicht mehr auf friedlichem Wege ein Stück des Versailles-Vertrages nach dem anderen aufheben. Stern. Am 10. September 1939 schrieb Premierminister Chamberlain an seine Schwestern, die letzten sehr in die Länge gezogenen, Agnien, Kämpfe, die der tatsächlichen Kriegserklärung vorausgingen, waren fast so unerträglich, wie sie nur sein konnten. Wir waren eifrig bemüht, die Dinge zum Klappen zu bringen, aber es gab drei Verwicklungen, die geheimen Verbindungen, die durch einen neutralen Vermittler mit Göring und Hitler im Gang waren, Mussolinis Konferenzvorschlag und die französische Sorge, die wirkliche Kriegserklärung so lange wie möglich aufzuschieben, bis sie ihre Frauen und Kinder evakuieren und ihre Armeen mobilisieren könnten. Darüber konnten wir öffentlich sehr wenig sagen, und unterdessen war das Unterhaus zugleich von Argwohn zerrissen und bereit, einige von ihnen die Regierung der Feigheit und Treulosigkeit für schuldig zu halten vielleicht, doch ich habe das Gefühl, dass es nicht so sehr lange dauern wird, es herrscht ein so weit verbreitetes Verlangen, Krieg zu vermeiden, und es ist so tief verwurzelt, dass es bestimmt irgendwie Ausdruck finden muss. Die Schwierigkeit liegt natürlich bei Hitler selbstständig. Bis er verschwindet und sein System zusammenbricht, kann es keinen Frieden geben. Aber worauf ich hoffe, das ist nicht ein militärischer Sieg, ich bezweifle sehr, dass ein solcher zu verwirklichen ist, sondern ein Zusammenbruch der deutschen inneren Front. Dafür ist es nötig, die Deutschen zu überzeugen, dass sie nicht GE winnen können. Und die USA könnten da im richtigen Moment helfen. Nach dieser Theorie muss man jede Aktion im Lichte ihrer wahrscheinlichen Wirkung, Feiling, S-416FF, auf die deutsche Mentalität abwägen. Stern. In einem neuen Briefe vom 23. September bekennt Chamberlain, man kann bereits erkennen, wie dieser Dämmerungskrieg den Leuten an die Nerven geht. Ohne die starke Zentripetalkraft der Todesgefahr werden all die Ungerechtigkeiten, Unbequemlichkeiten, Härten und Unsicherheiten der Kriegszeit mehr und mehr übel genommen, weil sie als unnötig empfunden werden. In der letzten Woche standen 17% der Briefe, die ich erhielt, unter dem Thema Stoppse war. Wenn ich in Hitlers Schuhen stünde, so würde ich die gegenwärtige drohende Ruhepause für mehrere Wochen weitergehen lassen und dann ein sehr ich bin sicher, wir haben es abzulehnen. Vernünftiges Angebot machen, Feiling, S-423, Stern. Lloyd George richtete an den bisherigen polnischen Botschafter in London, Rakczynski, ein Schreiben, 29. September, in welchem es USA heißt, 579 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse. Ich bin davon überzeugt, dass das englische Volk nicht bereit ist, gewaltige Opfer für die Wiederherstellung des polnischen Regimes, so wie das von der heutigen Regierung in Aussicht gestellt wurde, zu bringen. Die letzte polnische Regierung hat einen sehr traurigen Eindruck hinterlassen. Ich will vor allem betonen, dass in diesem gigantischen Kampf und bei den unbeschreiblichen Opfern, die wir bringen, wir nicht kämpfen, um Völker mit Gewalt wieder unter polnische Herrschaft zu bringen, Völker, die einer anderen Rasse angehören und die gegen eine derartige Unterwerfung Beschwerden vorbringen. Ebenso wenig kämpfen wir für die Wiederherstellung einer Regierung, die in dem Augenblick versagt hat, als ihr Volk in Not war, Budareis, S305, Stern am 3. Oktober nahm Ministerpräsident Kamberlain im Unterhaus zu der deutsch-russischen Erklärung vom 28. September Stellung. In diesem Abkommen, erklärte er, gebe es nichts, was England veranlassen könnte, etwas anderes zu tun als das, was es jetzt tue, nämlich die gesamten Hilfskräfte des britischen Empires zu mobilisieren. Denn Polen sei zwar die direkte Gelegenheit zum Kriege gewesen, jedoch nicht die fundamentale Ursache dazu. Der Sprecher der Opposition, Attlee, forderte die Prüfung etwa eingehender Friedensvorschläge. Auch Lloyd George wandte sich gegen voreilige Festlegungen und meinte, dass nicht die augenblicklich kriegsführenden Mächte den Ausgang dieses Krieges bestimmen werden, sondern die neutralen, insbesondere Amerika, Russland und Italien. Buckreis, S345, Stern. Der Abgeordnete Sir Charles Cayzer erklärte am 3. Oktober im englischen Unterhaus, ich war im letzten Kriege in Deutschland als Kriegsgefangener. Ich habe am letzten Krieg teilgenommen. Ich bin heute noch Reserveoffizier. Ich bin auch jetzt bereit, meine Pflicht und Schuldigkeit zu tun, genau wie tausend andere Engländer auch. Aber ich möchte genauso die Ziele endlich einmal genau wissen, wofür wir eigentlich kämpfen. Ich bedauere tief, aussprechen zu müssen, dass in gewissen Kreisen Englands zurzeit die Meinung vertreten wird, dass wir Deutschland zerstören und zerschmettern müssen. Ich glaube aber, dass Schrecken und Elend über alles Maß hinaus uns befallen wird, wenn dieser Krieg andauert. Wir haben keinen Streit mit dem deutschen Volk, und wir würden nur eine Diktatur zerstören, eine andere an ihre Stelle zu setzen. Aus diesem Kriege wird keine Gerechtigkeit entspringen. Ich appelliere an den Premierminister, er möge einen vernünftigen Frieden in Europa schaffen und keine Gelegenheit, diesen Frieden zu schließen, vorübergehen lassen. Nur durch einen solchen Frieden kann die gemeinsame europäische Zivilisation gerettet werden. 580. Wenige Tage nach dieser Rede wurde Cayzer aus der englischen Armee ausgestoßen. Der Unterhaussitz konnte ihm nicht aberkannt werden. Ende Februar 1940 wurde Cayzer in seiner Wohnung erschossen aufgefunden. Daily Express schrieb, dass die Ermordung mit seiner politischen Haltung im Zusammenhang stehen könnte. Buckreis, S379, Stern. In der Zeitschrift Die Hilfe schrieb Theodor Heuss am 10.10.1939, es wird keinen Engländer oder Franzosen geben, der irgendwie ernsthaft glaubt, nach dem überwältigenden Sieg der deutschen Truppen in Polen werde man die Garantie, die man für die Existenz des früheren polnischen Staates gegeben habe, sinnlösen können. Ob die militärischen und politischen Ereignisse des September auf die Welt einen beruhigenden oder bestürzenden Eindruck gemacht haben, ist ziemlich gleichgültig gegenüber der Tatsache, dass sie einen neuen Machtbestand geschaffen haben. Stern Kamberlain bekennt in einem Brief vom 8. Oktober 1939, in drei Tagen der letzten Woche erhielt ich 2450 Briefe und 1860 davon lauteten Stopse war, in dieser oder jener Form, dass Lloyd George von seiner Korrespondenz ermutigt würde zu denken, dass er eine Menge Unterstützung bekommen würde, die wie er hoffte die Regierung im Allgemeinen und den Premierminister im Besonderen schädigen würde. Ich bekenne, ich war ängstlich, als ich Hitlers geschickte Rede las, und besonders als die erste amerikanische Reaktion berichtet wurde, dass er eine sehr ansprechende Reihe von Vorschlägen gemacht hätte. Geist klar, dass sie in Sinn oder Geist keinen wirklichen Vorschritt zu einem angemessenen Frieden bot. Ich habe nur wenig Zweifel, ich war in meinem eigenen, Feiling, S424, Stern. Der anglo-irische Dichter Bernard Schaff schreibt in der Zeitung New Star Tasman and Nation, 8. Oktober, UA, der Krieg ist vorüber, jagt Churchill hinaus und schließt Frieden mit Hitler. Jetzt heißt es auf einmal, Polen sei ja nur der Anlass zu diesem Kriege gewesen, in dem es eigentlich darum gehe, Europa von den steten Krisen und Kriegsterrorhandgehen zu befreien. Unser Mittel dazu ist das Versprechen, den Krieg drei Jahre zu verlängern, dann wollen wir den Nationalsozialismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Warum wollen wir nicht zunächst den Churchillismus ausrotten? Zumal dies leichter zu machen und weniger widersinnig wäre. Sollten wir diesen Krieg gewinnen, 581 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse, so würde dies nur ein neues Versailles bedeuten, aber ein viel schlimmeres, und zudem einen Krieg in weniger als 20 Jahren. Wenn wir Deutschland und Russland zu einem Bündnis gegen uns treiben, was sehr leicht möglich ist, dann brauchen wir Gottes Hilfe, ohne sie zu verdienen. Nein, das unsinnige Geschwätz von Demokratie und Freiheit und all dem, was wir im Augenblick selbst bei uns abgeschafft haben, führt zu nichts. Als wir siegestrunken in Versailles waren, haben wir selbst das ganze Unheil angerichtet. Wir wollen indes die Geschicklichkeit anerkennen, mit der Hitler, dem Deutschland Dank schuldet, unser böses Werk vernichtet hat. Unsere Aufgabe ist es, Frieden mit ihm zu schließen, um nicht noch mehr Schaden zu stiften und unser Volk dabei ins Verderben zu jagen. Stern, Jung, S8F. Bernard Schaff schrieb am 10. Oktober 1939 an die größte englische Zeitschrift Picture Post nachstehenden Brief, Polen ergab sich und legte sich Hitler zu Füßen. Er war in der Lage zu sagen, dass, da Polens Sache verloren ist, wir keine weitere Entschuldigung für die Fortsetzung des Krieges haben. Daraufhin warfen wir die Maske des irrenden Ritters ab und gestanden glatt, dass wir uns auch nicht einen Deut um Polen kümmerten, sondern darauf aus waren, Deutschland zu zerschlagen, was wir jetzt Vernichtung des Hitlerismus nannten. Chamberlain erklärt in einer Rede unser Ziel. Dieses ist zunächst, Europa von der Drohung und der Kriegsfurcht zu befreien. Und unser Heilmittel ist, drei weitere Kriegsjahre zu versprechen. Das nächste Ziel ist, den Hitlerismus mit Stumpf und Stiel auszurotten. Wie wäre es, wenn wir den Anfang damit machten, den Churchillismus abzuschaffen? Das wäre ein Vorschlag, den wir leichter verwirklichen könnten. Aber man sagt uns, dass, wenn wir Hitler nicht nach St. Helena schicken, er demnächst England, Schottland, Irland, Australien, Neuseeland, Kanada, Afrika und schließlich die ganze Welt annektieren wird. Der Erzbischof von York gab uns Herrn Truppen seinen Segen, die zu der hohen Aufgabe berufen seien, Herrn Hitler und seine Freunde zu lynchen. Nun, ich kann mir die nicht auf die Frage einlassen, ob Herr Hitler verdient, gelyncht zu werden, ohne dass man unangenehme Parallelen zwischen seinem Fall und dem Mussolinis, Frankos und Stalins und seiner Freunde zieht und Vorfälle in Indien und Irland durchstöbert, die unfreundliche Federn auf unserer Seite etwas diktatorisch dargestellt haben. Ich erinnere den Erzbischof einfach daran, dass wir bei unserem Entschluss, Hitler zu erwischen, zwar leicht 100.000 ganz unschuldige deutsche Männer, Frauen und Kinder töten können, dass es uns aber deshalb immer noch nicht so würden wir gewinnen, so würde es gelingen braucht, ihn selbst zu lynchen wieder ein Versailles geben, nur noch schlimmer, mit einem neuen Krieg nach vielleicht noch nicht einmal 20 Jahren, und wenn wir, was verzweifelt möglich ist, Deutschland und Russland in eine Kombination gegen uns treiben, um 582 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse diese Katastrophe abzuwenden, dann werden wir in der Tat Gottes Hilfe brauchen, aber nicht verdienen. Nein, so geht es nicht. So dick wir auch ein Geschwätz über Freiheit, Demokratie und all das, was wir zu Hause gerade abgeschafft haben, darüber streichen dieser Brief löste innerhalb des Leserkreises dieses Blattes einen wahren Sturm aus. Zur Erwiderung aller Leserzuschriften schrieb Scharf am 18.10. erneut an die Zeitschrift, das Programm Hitlers ist, den Vertrag von Versailles zu zerreißen, der auch den polnischen Korridor und das Danzig-Problem schuf. Es gibt keinen Beweis dafür, dass das Programm die Eroberung des restlichen Europas einschließt. Wir drohten, Hitler zu vernichten, wenn er den Vertrag in Polen ebenso ungeschehen machte, wie er es in der Tschechoslowakei tat. Hitler legte uns auf unseren Bluff fest und gewann leicht. Backreis, S-431, wir konnten nichts tun, um den Polen zu helfen, aber unsere Imperialisten ergriffen diese Gelegenheit als Entschuldigung, um den Waffenstillstand des Jahres 1918 zu beenden und um den Krieg zur Vernichtung Deutschlands unter Wiederholung von Versailles wieder aufzunehmen. Die Fortsetzung des Krieges wird für uns keine vernünftige Angelegenheit sein. Ich glaube, dieser Krieg ist eine ziemlich jämmerliche Angelegenheit unserer stupiden Imperialisten. Es ist klar, dass, wenn unser Weltreich auf solchen Dingen beruht, es keine 10 Minuten mehr leben wird. Stern am 17. Oktober schrieb Premierminister Chamberlain an Stanley Baldwin, niemals habe ich auch nur einen Augenblick an der Richtigkeit dessen, was ich in München getan habe, gezweifelt, noch glaube ich, dass ich hätte mehr tun können, um nach München das Land für den Krieg vorzubereiten, denn ich hatte während der ganzen Zeit gegen die heftigste und hartnäckigste Opposition zu im September 38. Hatten wir in London nur 60 Löschwagen, die inner, Feiling, S-456, kämpfen halb einer Woche ausgebrannt wären. Stern am 21. Oktober sagte der britische Kriegsminister Horribilis H. in einer Rundfunkrede, dass das britische Kriegsziel nicht geografisch begrenzt sei, mithin auch nicht durch die Wiederherstellung Polens oder der Tschechoslowakei erfüllt werden könne. Backreis, S-385, Stern am 7. Dezember 1939 erklärte Feldmarschall Milner im Oberhaus, dass die Tatsache nicht hinwegzuleugnen sei, dass Deutschland hinter dem Führer stehe. Krieg sei Krieg, und könne nicht gegen diese oder jene Gruppe in einem Land geführt werden. Er forderte einen harten, rücksichtslosen und einen absolut mit 583 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse leidlosen Krieg gegen Deutschland. Nur die Niederschlagung Deutschlands und seine endgültige Unschädlichmachung könne das Ziel dieses Krieges sein. Backreis, S-484, Stern Winston Churchill belehrt uns über die Grundsätze britischer Außenpolitik, seit 400 Jahren hat die Außenpolitik Großbritanniens darin bestanden, sich der stärksten, aggressivsten, beherrschenden Großmacht auf dem Kontinent entgegenzustellen. Gegenüber Philipp II. Von Spanien, gegenüber Ludwig XIV., unter Wilhelm III. Und Marlborough, gegenüber Napoleon und Wilhelm II. Von Deutschland. Schlossen wir uns immer den weniger starken Mächten an, schufen zwischen ihnen eine Verbindung und besiegten damit den militärischen Tyrannen auf dem Kontinent, wer immer er war und welche Nation er auch anführte. Wir müssen bedenken, dass die Politik Englands sich nicht danach richtet, welche Nation die Herrschaft über Europa anstrebt. Es handelt sich nicht darum, ob es Spanien ist, oder die französische Monarchie, oder das französische Kaiserreich, oder das deutsche Kaiserreich oder das Hitler-Regime. Es handelt sich nicht um Machthaber und Nationen, sondern lediglich darum, wer der größte und potenziell dominierende Tyrann ist. Wir sollten uns daher nicht vor der Beschuldigung fürchten, dass wir eine pro-französische oder antideutsche Einstellung hätten. Wenn die Verhältnisse umgekehrt lägen, könnten wir ebenso gut deutschfreundlich und antifranzösisch sein, Churchill 1949 Bellend 1, S 257 F, Stern am 2. Dezember 1939 schrieb ein Mitglied der britischen Gesandtschaft in Peking einen Brief an M.A., Mrs. and Miss Blackwell in Leeds. Der Brief befand sich unter der von einem deutschen Kriegsschiff aufgebrachten Post. Seine Wich, Backreis, S 477 F, tiefsten Stellen lauten, alle Briefe, die ich seit Kriegsbeginn erhielt, haben mich insofern in Erstaunen gesetzt, als sie buchstäblich die Thesen der offiziellen britischen Propaganda wiedergeben. Ich versichere euch jedoch, dass dieser Krieg Probleme aufrührt, die nichts mit der unwichtigen Frage zu tun haben, ob man Hitlers Wort Glauben schenken kann oder nicht. Ich sehe in diesem Krieg vielmehr eine ungeheure Tragödie im dramatischen Sinne, in welcher das deutsche Volk zum Wohle der ganzen Menschheit geopfert werden muss. Ob ein kleiner unabhängiger Staat, wenn auch den fadenscheinigsten Vorwänden, angegriffen und aufgeschluckt wird, wie es unter 1900 geschah, als wir es mit den Burenrepubliken taten, oder wie im Jahre 1939, als es Deutschland mit Polen machte, das ist in der tausendjährigen Geschichte der Menschheit von geringer Bedeutung. Fest jedoch steht, dass zwei so dynamische Völker wie England und Deutschland nicht in der gleichen Welt zusammenleben können. Die Welt ist nicht groß genug für sie, einer muss gehen, und wir, die 584 Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse, wir unsere Stellung zuerst durch das größte Weltreich gefestigt haben, das die Geschichte kennt, glauben natürlich, dass es nicht an uns ist, zu gehen. Diesen Standpunkt teile ich von Herzen. Ich bin deshalb der Ansicht, dass Deutschland und nicht nur Hitler vernichtet werden muss, so dass es sich niemals wieder erholen kann. Es darf kein Missverständnis darüber geben, dass Hitler und Deutschland ein Begriff sind, bei dem die paar deutschen Liberalen, noch dazu meistens Juden, keine Rolle spielen. Wenn ich sage, Deutschland müsse zerstört werden, so meine ich damit, es müsse zerstört werden als ein erstrangiger Machtstaat. Es wird bestehen bleiben dem Namen nach, aber nicht länger im politischen Leben eine Rolle spielen, gerade so wie Spanien. Ich glaube, so wird es auch besser für die Welt sein. Stern Chaim Weizmann führt in seinem Buch Trial and Error, S 417, aus, das Paradoxon, das sich bei der Eröffnung des Krieges zeigte, vertiefte sich mit dem Fortschreiten der Monate. In dem Kampf gegen das Nazi-Ungeheuer konnte niemand einen tieferen Grund zum Einsatz haben, niemand konnte fanatischer darauf aus sein, an der gemeinsamen Sache mitzuwirken als die Juden. Und zur gleichen Zeit hielt England, das damals der Anführer der Anti-Nazi-Koalition war, die Pforten Palästinas geschlossen gegen die unglücklichen Tausende von Männern, Frauen und Kindern, die die letzte verzweifelte Anstrengung machten, die Sicherheit der nationalen Heimstätte zu erreichen. Es war unsere Hoffnung gewesen, dass, wenn es zumindest nicht mehr die schimpfliche Notwendigkeit gab, die Nazis und die arabischen Führer zu beruhigen, eine Lockerung der Anti-Einwanderungsgesetze für Palästina erfolgen würde. Nichts derartiges geschah. Die schwimmenden Särge wanderten weiterhin über das Mittelmeer, unfähig, ihre menschliche Fracht zu entladen. Der Druck in Europa verstärkte sich und trotzdem waren wir entschlossen, all unser Menschenmaterial, all unsere Möglichkeiten in Palästina, England und seinen Alliierten zur Verfügung zu stellen. Was konnten wir anders tun? Vielleicht der bitterste Anflug von Ironie in dieser Situation war das Versagen gewisser britischer Kreise, die nicht verstanden, wie unausweichlich, ob Weißbuch oder nicht, wir für den Sieg Englands und seiner Alliierten arbeiten mussten. Entweder diese oder eine andere jener Abteilungen wollte eher auf die nicht unbedeutende Unterstützung, die wir bieten konnten, verzichten, als die Juden für das, was sie während des Krieges getan hatten, Verdienste erwerben zu lassen. Ich wurde oft durch unverständige Bemerkungen verletzt, die ich in britischen Kreisen hörte, die offenbar nicht richtig beurteilen konnten, dass ein Hitler-Sieg die Vernichtung des jüdischen Volkes bedeuten würde, und dass diese Erwägung bis zu Hitlers Besiegung sich über alle anderen Erwägungen hinwegzusetzen hatte. 585. Aufruf deutscher Emigranten zum Kriegsausbruch, das für die Rede Chamberlains genannte Datum muss richtig 4. September 1939 lauten, DB Nummer 162, Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse, unser Feind, der deutsche Falle. Plündert, raubet, brennt und senkt. Lasst die Feinde qualvoll sterben. Wer die deutschen Hunde hängt, wird sich Gottes Lohn erwerben. Polnisches Hetzlied aus dem Aufstand von 1848, führe einen Polen an einen Abgrund und er wird sich hinabstürzen. Victor Hugo, 1849, die Politik der Engländer ist weder anständig noch achtbar, noch zuverlässig. Ihre hervorragendste Eigenschaft ist die Heuchelei. Bismarck, England fängt alles mit einem Bluff an. Wenn es zu seinem grenzenlosen Erstaunen gesehen haben wird, dass die Deutschen sich nicht verblüffen lassen, wird es eine maßlose Dummheit nach der anderen begehen und damit nicht aufhören, bis es muss und sich und vielleicht uns dazu ruiniert hat, und das dauert lange Zeit. Hans Grimm in Der Ölsucher von Douala, 1918, es wäre ganz gut mit den Franzosen auszukommen, wenn man nicht immer wieder den Eindruck hätte, dass in jedem Schubfach des Quai d'Orsay ein Exemplar des Westfälischen Friedens liege. Aus den Aufzeichnungen eines englischen Diplomaten. Die deutsche Schuld ist die moralische Bastion der Alliierten. Monsieur Robert de Harcourt, Mitglied der Académie Française, sollte Großbritannien in den Krieg, der Europa drohe, hineingezogen werden. Dann würde sich die Geschichte des Ersten Weltkrieges wiederholen, Amerika aber beträchtlich schneller intervenieren als im vorigen Krieg der amerikanische Botschafter Kennedy zu Lord Halifax am 10.09.1938. Es gibt nur eine Macht in der Welt, die wirklich zählt. Dies ist die Macht des politischen Drucks. Wir Juden sind die mächtigste Nation der Welt, weil wir diese Macht haben und sie anzuwenden verstehen. Wladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27.01.1935, 587. Geständnisse, Bekenntnisse, Erkenntnisse. Denken Sie an meine Worte, es ist ganz gleichgültig, auf welcher Seite Italien in den Krieg eintritt, denn am Ende wird es seine historische Rolle als die Dirne Europas spielen. General V. Reichenau, 1934, zum Historiker Wieler Bennett. Die Neigung der Deutschen, sich für fremde Nationen und nationale Bestrebungen zu begeistern, auch dann, wenn diese nur auf Kosten des eigenen Volkes verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheitsform, deren geografische Verbreitung sich leider auf Deutschland beschränkt. Bismarck-Angreifer ist er, der seinen Gegner zwingt, zu den Waffen zu greifen. Friedrich der Große, der wahre Kriegsschuldige, ist er, der den Krieg unvermeidbar macht. Montesquieu, Stern, das Leben aber ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Schiller, Stern, nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr alles freudig setzt an ihre Ehre. Schiller, 588, Literatur und Abkürzungsverzeichnis. Dieses Verzeichnis enthält nur solche Veröffentlichungen, aus denen tatsächlich zitiert wurde. Voraussetzung für den Wert einer historischen Arbeit ist nicht der Umfang des Literaturverzeichnisses, sondern die Sorgfalt, mit der die herangezogenen stichhaltigen Veröffentlichungen und Unterlagen ausgewertet wurden.